Hallo? So, Bier. Von unserer Seite aus läuft alles nach Plan. Alles in Ordnung bei Ihnen? Hat sich Schleut schon mit den Koordinaten gemeldet? Ja, Herr Sudelinger. Und wo stecken Sie eigentlich? Mein GPS zeigt mir an, Sie seien immer noch im Hotel. Wahrscheinlich schon wieder am Arsch, das Teil. Verdammte Einsparung. Wir sind schon noch im Hotel. Was? Jetzt nicht. Machen Sie sofort, dass Sie da wegkommen. Das Gebäude ist für solch verheerende Schäden nicht ausgelegt. Nicht mehr lange und der ganze Laden fliegt Ihnen um die Ohren. Sie lassen jetzt gefälligst alles stehen und liegen und bewegen Ihre Ärsche zum Hangar. Sofort! Ja. Und dass Sie mir ja auf die Androiden aufpassen. Was ist mit den Androiden? Ja, die Androiden, die wir bei der Misswahl eingeschleust haben. Der EMP von der Explosion scheint deren Schaltkreise verziert zu haben. Diese Dinger sind damit potenziell unberechenbar. Machen Sie sich auf das Schlimmste gefasst. Sudeldinger over and out. Okay, weißt du was? Wir gehen da jetzt einfach raus. Ja. Einfach Koffer packen, zack, zack zum Schiff und pfiuh, sind wir auf dem Weg. Genau, so richtig pfiuh, und weg. Ich würde eher sagen, es ist mehr so ein pfiuh. Ach so, ich dachte jetzt, wir wären bei so einem und weg. Es ist so. Halt eher pfiuh. Aber okay, ja, so schlimm wird das ja draußen auch wirklich nicht sein. Also, naja. Ich gehe jetzt erstmal auf den Gang und schau mal ganz kurz, was... Ja, genau. Okay, es ist schlimm. Es ist schlimm, es ist alles voll. Definitiv gruseliger als bei unserer Ankunft. Sicher. Schau nochmal nach. Schau lieber nochmal nach. Ja, ja, ganz klar. Okay. Es ist ganz schlimm. Oh, Zombie-Clown-Androiden. Okay, alles klar. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Was meinst du, Curiosity? Ihr seid ja solche Pussys. Das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Ja. Pass auf. Wir müssen da durch. Ja, wir müssen jetzt durch. Okay, also, diese Androiden-Zombie-Clowns, ja? Zombie-Clown-Androiden. Die Zombie-Clown-Androiden, genau. Da kann man sich doch bestimmt irgendwie so an denen vorbeischleichen, weißt du? So richtig. Ich glaube, Schleichen macht eher so ein Geräusch, aber. Okay, also irgendwie so, ja? Auf jeden Fall. Wir dürfen jetzt nichts überstürzen. Wir nehmen uns einfach mal 5 Minuten Zeit und legen uns einen guten Plan zurecht. Und dann haben wir auf jeden Fall... Genau so. Wichtig ist, dass wir jetzt nichts übers Knie brechen. Einfach wirklich... Leroy Okay, was jetzt? Curiosity, beeil dich! Okay, die Floatel Waypoint App. Okay, lass uns kurz hier Stopp machen. Wir sind in Sicherheit. Diese Floatel Waypoint App, die ich mir runtergeladen habe, sagt, dass wir direkt da hinten einen Powerlift finden sollten. Direkt hinter der nächsten Ecke. Damit kommen wir direkt zum Hangar. Dort müssen wir dann einfach die Hangartür... Maschu, pass auf, Maschu! Verdammt! Das Gerüchthaus ist voll von diesen Dingern. Zombie-Clown-Androiden. Ja, Zombie-Clown-Androiden. Fuck. Okay, ich hab eine Idee. Scheiße, der ganze Gerüchthaus ist voll. Das sind bestimmt 50 Stück. Okay. Also hier, mit dieser App kann man nicht nur die Fahrstühle finden. Wir können auch einfach Teile der Elektronik steuern. Okay. Schau mal, da hinten am anderen Ende des Korridors. Ja. Das sind 2 Getränkeautomaten. Wenn ich jetzt einfach durch das Bestellen von den Dosen genug Lärm erzeugen kann, wenden sich die Androiden vielleicht von den Fahrstühlen ab und wir können mir nichts, dir nichts hindurchgehen und hineinschlüpfen. Okay, ich glaube, es funktioniert. Komm, schnell. Okay, lass uns. Schnell. Komm, schnell. Hey, sie haben uns bemerkt. Schnell, Curiosity, beweg dich. Komm schon, schnell. Schließen. Mach die Tür zu. Schließ die verdammte Tür. Scheiße. Okay, keine Zeit verlieren. Wir müssen direkt zum Hangar. Hier, okay, Untergeschoss, ganz da unten. Was war das denn jetzt? Auch noch ein Stromausfall? Okay, ernsthaft? Ach du Scheiße. Ach, zumindest sind wir hier erstmal in Sicherheit. In Sicherheit? Das Ding stürzt hier gleich jeden Moment ab. Keine Panik, Mädels. Diese Dinger habe ich schon im Robo-College immer flach gehackt. Keine 40 Minuten und das Ding läuft wieder wie geschmiert. Herzlich willkommen zu Creamspeak. Unser Herzlich Thema. Willkommen zu Screamspeak. Unser Thema heute lautet Halloween. Und wir haben uns ganz viele gruselige Fun Facts, Geschichten ausgedacht. Und ich habe wirklich eine Geschichte. Die wirklich das gruselig gut, das ist. Gut, aber ganz kurz, die gruseligste Geschichte, das ist, soll ich das schon mal vorwegnehmen? Ich weiß nicht, ob es zu spooky ist, aber... Versuch dich mal. Wir haben einfach the spooky scary plot hole. Wir sind ja, wieder eine Woche in der Zeit gereist. Durch das Zeitraumkontinuum hat das, was ihr jetzt gehört habt, von der Explosion bis hier zum Fahrstuhl eine Woche gedauert. In Erdenzeit. Deswegen sind wir auch total informiert und wissen alles, was in der letzten Woche passiert ist. Ihr könnt uns irgendeine Frage stellen. Mhm. Und jetzt von Bullshit mal kurz wieder zu Scientific. Da fällt mir gerade ein, es gibt ein Phänomen aus der Quantenphysik und das ist jetzt kein Scheiß. Wurde das auch so angekündigt auf beim Physik-Nobelpreis? Das habe ich damals bei Wissen macht kein A Scheiß. Kein Scheiß. Mhm. Nee, und zwar nennt sich das Spooky Action. Wirklich. Erzähl mir von der Spooky Action. Ich glaube, das hat sich sogar Einstein ausgedacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da gab es sogar mal einen Spookmeister. Ja, und zwar ist das so ein. Ich weiß nicht mehr genau, wie die deutsche Version war. Auf jeden Fall geht es dabei um Quantenverschränkung. Und das heißt im Grunde genommen, wenn ich jetzt keinen großen Scheiß erzähle, glaube ich, dass zwei Quantenteilchen, Partikel, wie auch immer, sich ohne irgendeine erklärbare Connection gegenseitig beeinflussen können. Einfach so. Also meinetwegen irgendein Quantending am einen Ende des Universums und am anderen, ich weiß nicht, wie da die Distanz, ich weiß nicht, ob es da eine Reichweite gibt oder so, aber auf jeden Fall, dass halt Partikel sich gegenseitig beeinflussen können, ohne dass da eine messbare Verbindung zwischen denen besteht. Das ist schon sehr spooky und gruselig. Mhm. Also ich muss sagen, von vielen Gruselgeschichten, die ich schon gehört habe in meinem Leben. Ist das mit das Spookieste? Mit Physik ist immer sehr gruselig. Darf ich jetzt meine Geschichte erzählen? Ich verspreche, dass nur, ich nur weiß nicht, das, ob es so gruselig wird. Wenn du das hinreichend mit wissenschaftlichen Quellen belegen kannst. Vielleicht. Meine Quelle ist https://de.wikipedia.org/wiki/quantenverschränkung, abgerufen am 31. Okay, Oktober. Okay, meine Quelle zu allen wissenschaftlichen Dingen ist meine Nachbarin Frauke, die legt Tarotkarten und kann dir aus der Hand lesen. Boah, ist es aber eine von diesen Fernseh-Tarotkarten-Frauen, weil die finde nee, ich nee, ja die will keiner im Fernsehen sehen. Also meine oh, das klebe ich dir als Wobei, Poster vielleicht direkt hört das, an die Tür. Vielleicht ich will keiner im Fernsehen sehen, Frauske. Meine gruselige Geschichte. So, nach 3 Minuten lustiger Quantenphysik. Auch herzlich willkommen an all die neuen Hörer, die jetzt wieder der Quanten-Podcast. Also ich war mal an Silvester vor 4 Jahren, glaube ich, war ich mal im Haus Fühlingen. Das Haus Fühlingen ist ein Geisterhaus. Das klingt schon so gruselig. Ja, und das ist an irgendeiner Schnellstraße in Köln. Und das ist ein relativ gut erhaltenes Haus mit, ich glaube, mit Naturboden. Und wir sind irgendwann, ich glaube, einen Tag nach Silvester, sind wir da mit 5, 6 Leuten hingefahren und haben gesagt, wir wollen jetzt mal gucken. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Ich glaube, da haben sich Leute erhangen. Immer mal wieder. Erhängt wirst, oder? War das nicht auch nee, das ich eine? Habe mich erhängt. Das ist das, ist perfekt. Ach so, okay. Erhängt. Okay, auf jeden Fall. Das Spooky ist deiner Story ist schon wieder Maschus Use of German Grammar. And my inability to communicate, articulate that sentence in German. Okay, whatever. Ja, eine gruselige Geschichte nach der anderen. Auf jeden Fall waren wir dort. Und wir waren dann mit 5, 6 Leuten und sind dann da durchgegangen. Und es war wirklich gruselig. Also ich bin dann einmal kurz von der Gruppe weg und bin, ich glaube, hinten in so einer Hing da überall so Leichen rum. So. Nein, ich bin hinten ich in so einem Stall gegangen. Ich habe vergessen, die in die Mülltonne zu packen, einen Klettverschluss draus zu machen. Und du spielst auf die Frau an, die letzte Woche geschlagen wurde. Ja, tue ich, aber das müssen ja die Hörer wissen. Ach so. Wir können jetzt nicht den Leuten immer alles vorkauen und nochmal genau erzählen, was nächste letzte Folge passiert. Aber so kann man super Zeit finden. Ich war dann wirklich dort im Garten und irgendein Arsch hatte aus Kaninchendraht hinten eine Figur von einer Frau aufgebaut und das sah auch aus wie ein Geist. Holy shit. Also es war wirklich extrem gruselig und einen Tag vorher haben wohl irgendwelche ravenden Jugendlichen Partys dort gefeiert und da lagen überall noch diese Knicklichter herum. Okay. Und wir waren dann auch wirklich im Keller, aber jetzt kommt wirklich die seltsame Sache. Und ihr war dann so Ghost Rave. Ach so, ey, und für alle Leute, die da hingehen, im ersten Stock im Haupthaus, ja, gibt es oben ein ungefähr 50 Quadratzentimeter großes Loch im Boden und es ist dunkel dort. Also jetzt mal ganz davon abgesehen, dass es dort vielleicht Geister gibt, gibt es dort ganz reelle Löcher im Boden. Da müsst ihr ach so, Moment mal kurz, das ist so ein abandoned house oder was? Genau, das ist ein leerstehendes Geisterhaus. Weil ich dachte nämlich die ganze Zeit, ich google es gerade und ich dachte nämlich die ganze Zeit, das sei so eine Attraktion, weißt du, so ein ach so, nee, das so, ist so ein hey, welcome to house for feeling. Nee, es ist wirklich ein leerstehendes Haus. Und das also ist ja relativ nice. So, dass das Äquivalent zu Long Island Insane Asylum oder so ein Scheiß. Es hat auf jeden Fall, ja, es hat sich so angefühlt. Und ich stand dann dort mit meinen Kumpels und Freundinnen oben im ersten Stock und wir gucken auf einmal nach draußen und sehen, dass dort ein paar Leute mit einem Auto ankommen. Und wir dachten uns, ah, scheiße, lass uns mal lieber wieder runtergehen, ne? Nicht, dass es Ärger gibt. Nachdem wir dann natürlich auch durch den Keller gegangen sind. Und ich hatte eigentlich, meine große Angst war einfach nur, dass es dort einen Obdachlosen gibt, der da schläft mit Hepatitis oder so und der mich dann einfach beißt, wenn ich vorbeigehe. ja. Also wir waren dann gerade unten und dann kamen vier orientalisch aussehende junge Herren. Und haben euch angetanzt. Das ist das Schlimmste, weil das ist das Spookigste, was in Köln passieren kann. Nee, und dann kam tatsächlich die reale Gefahr und die haben mir nämlich gesagt, ja, die sind immer mal wieder hier und immer dann, wenn die hier waren, haben sie danach immer ganz schlecht geträumt und es sind schlimme Sachen passiert und deswegen gehen sie jetzt immer wieder dahin. Und die hatten. Was? Also Moment mal ganz kurz, die Leute, die da ankamen, haben zu euch gesagt, wir sind öfters mal hier, weil wir gerne Albträume haben, oder was? Scheinbar war das die Logik dahinter. Nein, und immer wenn sie dann wieder hier sind, dann versuchen sie, diesen Fluch jetzt loszuwerden. Blabla. Blabla war, dass die Handfeuerwaffen dabei hatten. Okay. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, we gotta shoot that ghost and haunted us for weeks. Genau so. Und ich dachte mir dann einfach, okay, stell mir vor, du wärst jetzt da alleine im Keller und kommst dann raus und dann stehen auf einmal vier Jugendliche oder junge Männer vor dir und haben Pistolen in der Hand. Also das ist dann schon eine reellere Bedrohung gewesen. Das war auf jeden Fall meine Gruselgeschichte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der gruseligsten Geschichte von Creamspeak. Ja. Diese gruseligen Momente, wenn man auf menschenorientalische Herkunft kommt, trifft. Ja, und damit wären wir bei Günther Oettinger gekommen. Günther Oettinger, der gruseligste Mensch Europas, hat sich wieder etwas geleistet. Er hat eine Rede gehalten und hat gesagt, bla bla bla, Leitkultur muss bleiben. Dann sagt er auch, die Chinesen werden wirtschaftlich immer stärker, die Schlitzaugen und die haben auch Schuhcreme in den Haaren. Also eigentlich so ganz nette Charakteristika und eigentlich positive Vorurteile, wenn man das ja so sieht, aus Sicht von Oettinger. Du, Schuhcreme in den Haaren ist immer noch besser als Schuhcreme im Gesicht. Ja. Oh, ich kenne ja, es gibt ja einen Hitler-Fun-Fact. Und zwar war es wohl so, dass Hitler in der Armee wohl immer als Schwuler diffamiert wurde. Und ja, Künstler halt, ne? Genau, deswegen hat man ihm nachts Schuhcreme auf den Penis geschmiert. Ich weiß nicht, wie die von das damals. Analsex oder was? Ich hab keine Ahnung. Oder was ist der Joke ich dabei? Ich denke, dass es vielleicht ist, aber alleine nachts in das Bett von einem etwaigen Homosexuellen zu steigen und ihm Schuhcreme an den Penis zu schmieren. So eine halbe Stunde lang den Penis mit also Schuhcreme eincremen, ja damit man es auch wirklich überall hinbekommt. Also, haha, that dude's so gay, right? Klassik. Ich weiß ja nicht, was so in der deutschen Leitkultur alles als schwul geht, gilt. Aber ich glaube, das ist eine der schwulsten Sachen, die ich je gehört habe. Wobei das auch wieder ein ganz spezieller Fetisch ist, zu sagen, ich träume davon, nachts in Hitlers Bett zu klettern und ihm Schuhcreme an den Penis zu schmieren. Müssen wir gleich mal auf Pornhub recherchieren. Oh, ich glaube, ich habe übrigens gerade das 50 cm Loch. Okay, das kommt. Das kam jetzt im falschen Kontext. I just googled gaping holes. Nein, ich gucke gerade so ein Live-Video nebenbei vom Fühling, Haus Fühling und da war gerade das besagte Loch. Ja. Das ist in der Tat. Aufpassen, wenn ihr da seid. Und Handfeuerwaffen mitnehmen. Mhm. Okay, genau, von Oettinger zurück zu, nee, andersrum, von Hitler zurück zu Oettinger, fliegender Wechsel. Der gute Herr Oettinger hat wieder mal ganz viel Unfug verzapft. Unter anderem, ich glaube, es war auch sowas wie Frauen an den Herd, kann das sein? Im Zweifelsfall ja. Also ich glaube, was wir hatten, war die Chinesen sind Schlitzaugen mit Schuhcreme im Haar und die Zwangshomo-Ehe kommt. Genau, und dann hat er von der Zwangshomo-Ehe gesprochen. Nee, also Pflicht-Homo-Ehe oder so. Also, ne, ist ganz so krass. Ja, das ist ja ungefähr genau das Gleiche. Das ist eigentlich dann schon wirklich AfD-Jargon. Denn die AfD spricht ja auch immer von der Übersexualisierung unserer Jugend und dass die Jugend schwul gemacht wird, weil im Bio-Unterricht jetzt unterrichtet wird oder gesagt wird. Das Kuriose übrigens, fand es gibt auch noch andere Sexualitäten. Ich weiß gar nicht, in welchem Kontext das genau war. Aber es war ja wohl scheinbar irgendeine Kongressgeschichte oder sowas. Er hat einen neuen Posten bekommen. Genau, und aber das war, wirkte wie so ein, es gibt ja dieses eine Handyvideo und es wirkte wie so ein relativ, ja, wie soll man sagen, intimer Rahmen oder so, verhältnismäßig. Und das, der hat fast so ein bisschen halt das Ganze so Comedy-mäßig aufgezogen, weißt du? Und hat auch recht, teilweise auch Lacher und Applaus vom Publikum kassiert. Wo ich mir auch dachte, ist das, also keine Ahnung, kriegst du das nicht mit? Ist das so ein Gruppendynamiks-Ding? Und dann denkst du, okay, we're all racist assholes. Also let's clap for that guy. Oder einfach dieser Billy Bush-Faktor, dieser Locker-Room-Talk-Faktor, nur vor laufenden Kameras. Oder genau. Dass du einfach aus Verlegenheit mit dem älteren, mächtigeren Mann mitlachst, weil du denkst, okay, wenn du jetzt nicht über seinen Joke lachst, dann schmeißt er dich raus. Dann schmiert er dir Schuhcreme auf den Penis. Kommt er nachts zu dir ins Bett und schmiert dir Schuhcreme an den Penis. Ja, wie man es auch machen sollte, wenn man sich an Leuten rächen möchte. Ich finde, das sollte wieder einfach in das Repertoire von Streichespielern aufgenommen werden. Einfach mal nachts, wenn der Papa zu wenig Taschengeld gegeben hat. Nein. Genau, zurück zu Oettinger. Zurück von Pädophilie zu Oettinger. Auch wieder fließender Wechsel. Ich finde aber viel schlimmer, also ich finde es jetzt nicht viel schlimmer, aber ich finde es unglaublich, dass jetzt der große Shitstorm anfängt. Und das ist genau das Gleiche, was ich mir damals bei Trump gedacht habe, bei dem ganzen Grabbing by the Pussy-Kram. Es wird darüber geredet. I hated Oettinger before it was cool. erst mal das. Denn damals war es bei Trump genauso. Er redet über Mexikaner und er redet schlecht das über ist Frauen. Immer, und er ist rassistisch. Das ist immer Maschus Hobby in der Freizeit. Immer so sucht Google der so unbekannte Politiker, die gerade so aufstrebende Regionalpolitiker und guckt, ob die schon irgendwo Dreck am Stecken haben, damit er nachher die coolen Gründe rausholen kann. Das ist wie ein... Der hat mal einen Strafzettel in 2005 nicht bezahlt. Bet you didn't know that. Ich hab quasi ein Klassenbuch über alles von allen Politikern. Und Oettinger hat ja wirklich damals schon, damals, als er Verkehrsminister in Baden-Württemberg war, hat er gesagt, man muss die Leitplanken an Schnellstraßen abbauen, weil sie Motorradfahrer dazu verleiten, schneller zu fahren. Und nach einem Jahr guckt man dann, ob es mehr oder weniger Tote gab. Okay. Das war die Idee dahinter. Also wirklich auch eine ganz tolle Logik. Also ich würde auch immer versuchen, bei neuen Experimenten immer zu gucken, dass das Outcome des Experiments möglichst in Toten gemessen werden kann, ob es erfolgreich war oder nicht. Das ist die einzige harte Währung, die wir haben in diesen unsicheren Zeiten. Als im Verkehrsministerium. Ne? Der das Einzige, Body was count. Zählt, sind Tote. Dann hat er, warte, ich hab mir was ausgeschrieben, was er gemacht hat. Ich hab mir doch was aufgeschrieben. Genau, dann hat er für den Filbinger, der hat die Margot Käßmann Verkehrssicherheitskampagne. Bitte? Never mind. Okay, er hat den Filbinger während einer Trauerrede für ihn, also der Gute, Herr Filbinger starb und Oettinger sagte, nee, der war ja gar kein Neonazi oder kein Rechter, er war aber schon ziemlich übel dabei und hat auch gesagt, er war kein Mörder, dabei hat Filbinger selber ganz klar einen Mord in Auftrag gegeben oder zumindest. Okay, das ist mir jetzt gerade ein bisschen so tief, bin ich jetzt gerade nicht drin, beziehungsweise. Er hat auf jeden Fall schon unheimlich viel Unfug gemacht für einen Politiker. Dann hat er irgendwann mal gesagt, es ist auch schade, dass es lange keinen Krieg mehr gab, weil ohne Krieg muss man die Wirtschaft alleine managen. Wenn man in Kriegszeiten kann man die Wirtschaft durch den Krieg ankurbeln. Ja. Und, also und ich meine, das ist ja auch so ein Ding, dass Krieg ein Wirtschaftsreset ist und dass dann auch wieder Sachen passieren und dass auch, ne, dass es auch Kriegswirtschaft gibt in dem Sinne, das ist ja alles nicht falsch, aber du musst halt trotzdem darauf achten, wie du sowas formulierst. Erstmal das und hätte es einfach, ich weiß auch nicht, wie flapsig das gesagt wurde, aber ich bin auch ganz ehrlich, nach dem, was ich in Reden mitbekommen habe, weiß ich nicht, ob das der lustigste, humoristischste Mensch ist oder ob der das einfach nur mit diesem Haha, er hat ja recht, Humor, ne? Also was ja eigentlich kein Humor ja, ist. Ich glaub auch, ja, ich glaube auch, es ist eher so ein bisschen dieses ich verpack's als Büttenredner-Ding und es ist aber eigentlich irgendwie ernst gemeint. Ja, ich denke auch. Das ist immer das, wenn du merkst, die Leute lachen nicht darüber, sondern fangen an zu klatschen. Dann weißt du, dass du irgendetwas seltsam oder falsch gemacht hast. Oder fangen an, ihre Arme so langsam, den rechten Arm so langsam hochzuheben. So einen heimlichen, so mal nach links, rechts gucken. Machen die anderen mit? Nee, warte nochmal runter. Da hinten geht einer hoch, okay. Manche Leute holen schon die Schuhcreme raus. So. Ja, und als letztes übrigens, das ist auch ein wunderschönes Detail, als er EU-Kommissar war für Digitales, ja, innerhalb von einem halben Jahr hat er sich nur zweimal mit Nichtregierungsleuten getroffen und 44 Mal mit Unternehmen und Wirtschaftsverbünden. Gerade zum Thema Netzneutralität sah es wohl so aus, dass er eher auf die Netzbetreiber und nicht auf Volk, Kollegen oder Ähnliches gehört hat. Und das reicht doch eigentlich schon, um zu sagen, vielleicht ist dieser Mann nicht der Richtige in Europa. Vielleicht wurde er von seiner Partei ganz offensichtlich als das schwächste Glied dorthin geschickt, um ihn rauszuhaben. Ja, aber ich meine, das EU-Parlament ist doch teilweise eh so ein bisschen so der Altmetallhof. Sag das nicht. Weiß ich auch nicht. Und ja, wer sich nicht angucken möchte. Nicht für alle. Genau, zum Beispiel, es gibt ja Martin Sonneborn, unser Mann für Europa. Und ich kann jedem nur ans Herz legen, sich das Video anzugucken. Martin Sonneborn spricht nämlich Oettinger genau auf diese Sachen oder ein paar andere Sachen an. Und das fand ich doch eigentlich ganz schön. Muss man sich unbedingt mal angesehen haben. Was hältst du von Martin Schulz? Oh, das ist eine gute Frage, denn ich bin noch nicht so ganz durch damit. Ich finde ihn erstmal grundauf sympathisch. Ja, das ist etwas, und das mag jetzt vielleicht so, ja toll, Politiker, grundauf sympathisch. Ja. Das ist aber etwas, was ich heutzutage von kaum noch einem Politiker sagen kann, dass ich ihn erstmal sehe und ihn grundauf sympathisch finde. Und dass ich zweitens seine Art, wie er mit anderen Menschen umgeht. Der hat eine sehr korrekte Art, ja, habe ich den Eindruck. Genau. Das ist irgendwie sehr, der hat Prinzipien und irgendwie, also ich meine, das ist jetzt, wirkt zumindest auf mich so. Ich sage, Prinzipien und den bleibt er auch irgendwie treu. Also soweit, ne, gut, das kannst du natürlich nicht beurteilen oder nur bis zum gewissen Grad als Außenstehender oder so. Das war so der Eindruck. Also, ja. Aber ich muss auch noch in mein schmutziges Buch gucken und schauen, was der schon so alles gemacht hat. Ja, mach das mal. Wie viele Penisse hat der schon mit Schuhcreme eingerieben, genau. Möchte ich wissen. Kann man das googeln? Google das gleich mal in der Pause. Wie viele Penisse hat man, dann wirst du sitzt. Ja, ich weiß nicht, ich finde so halt irgendwie Liste. Immer, auf jeden Fall für mich, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Klischee-Vorurteil gegen Martin Schulz ist mal, dass der so keinen Charakter oder kein Charisma hat oder so. Aber den Eindruck hatte ich ehrlich gesagt bisher noch nicht so. Finde ich überhaupt noch nicht. Ich glaube, dass viele Leute einfach immer nur so eine Scheißart wie den Oettinger mit Charisma verwechseln. Nur weil du zu jedem, was gesagt wird, den Mund aufmachen kannst und irgendeine schmierige Schmierlappen-Nummer draus drehen kannst, hast du kein Charisma. Ich finde, Leute wie Oettinger haben einfach null Charisma. Und ich frage mich auch, Ich frage mich dann halt bei sowas. Sind. Ja, gut. Wahrscheinlich gibt es genug Leute, die einfach auf sowas total abfahren, weil die sich darin wiederfinden können oder so. Aber ich frage mich halt bei Leuten, die sich in seinen Augen verloren haben. Ja, genau. Ich frage mich bei Leuten wie Schulz, ob das quasi eine gute Idee ist, den jetzt zum Beispiel ins Rennen ums Kanzleramt zu schicken oder ob das dann wieder schon verfeuert ist, weil die SPD einfach so schnell nicht aus ihrem Loch rauskommt. Weil, ne, das wäre eigentlich so ein Ding, ich würde den gerne oder lieber als Kanzlerkandidaten sehen als Gabriel, aber halt, ja, ist halt die Frage, ob das jetzt vielleicht vom Zeitpunkt her noch zu früh ist, weil it's not gonna happen. Vor allem jetzt momentan in so einer Zeit, wo viele SPD-Wähler zu Protestwählern geworden sind und andere Parteien wählen. Genau aus dem Grund. Ja, gut, also ne, so unfassbar viel Rückgrat hat die SPD ja auch in letzter Zeit nicht. Nee, zur Schau gestellt. Nicht wirklich. Aber die SPD hat mal wieder dafür gesorgt, dass Deutschland, und jetzt kommt's, Paukenschlag, Deutschland hat seine Ausfuhren von Kleinwaffenmunition verzehnfacht, yes. Mit denen die meisten Zivilisten im Syrienkrieg sterben. Ja, Zumindest das hat der gute Gabriel nice. Bewegt. Das ist doch auch mal schön, oder? Mhm. Wenn es mit Edeka Tengelmann nicht, schon nicht klappt, dann wenigstens ein paar Zivilisten. Ist nicht Doris Schröder, nee, nicht Doris Schröderköpf, sondern hier, der Gerhard Schröder will die Sache doch jetzt kitten, oder? Der kittet das zurück, jetzt. Back in business. Der schraubt die Pipeline zusammen. Papa und, ist zurück. Papa ist back. Genau. Lutz Bachmann wohnt ja jetzt in Teneriffa. Und, echt? Wurde der nicht irgendwie zur Persona non grata erklärt? Genau. Irgendwo, und aber erstmal hat er gesagt, er ist dem Druck nicht mehr gewachsen im eigenen Vaterland. Und wenn du sowas machst, ja, wenn du so eine Pegida-Nummer gründest, ja, so viel Hass und Zwietracht speist im eigenen Land und dann in ein anderes Land im Süden abhaust, das ist ungefähr so, als würde ich in einen Fahrstuhl gehen, ja. Richtig mich reinstellen, richtig laut furzen und dann sagen, boah, jetzt stinkt das aber hier drin. Und dann steige ich in der nächsten, am nächsten Stockwerk wieder aus und sage, ja, dann sieht mal zu, wie der es hinbekommt. Ungefähr ja. So fühlt sich das an. Der hatte ja einfach. Es ist das klassische Schema. Wir haben doch gerade Needful Things zusammengeguckt. Ja, das ist einfach genau. Leland Gaunt. Ja, in dumm und, ja, und ohne den coolen Schnäuzer und Mercedes. Ja, und mit nicht ganz so hübschen Zähnen und Fingernägeln. Ja. Übrigens, ein schöner Film für Halloween ist Needful Things. Ich glaube, es heißt, deutscher Untertitel ist In einer kleinen Stadt, glaube ich. Das war noch zu den guten Zeiten, wo man die englischen Titel nicht einfach 1:1 übersetzt hat im Deutschen, als und genau. Das dann quasi. Da hat man noch einen drunter gelegt. Genau, da hat man sich noch was Eigenes ausgedacht. Das war nicht so wie The Chair, der Stuhl. Würde ich sofort sehen. Oder heutzutage. The Chamber. Wir haben auch geguckt Neon Demon. Mhm. War in der Kategorie Horror angegeben. Was ich eigentlich schwachsinnig finde. Ja, aber es war eigentlich. Ich würde sagen Psychothriller. Ich auch, aber Thriller? Es hat so eine coole Erwartungshaltung geweckt. Boah, ich hab ein Bier getrunken, krieg die Zunge schon nicht mehr hoch. Ja, Hat eine coole Erwartungshaltung geweckt, wenn man den als Horrorfilm guckt. Und ich würde sagen, das ist auch ein Film, wo man nicht groß spoilern sollte. Hat eine unheimlich tolle Ästhetik, eine wunderbare Bildsprache. Also allein für die Bilder und für die Kamera und für die ganze, und auch Sound lohnt sich der Film schon. Mhm. Also, wirklich unheimlich toll. Genau, auch wie der Film im Sound gespielt hat, war großartig. Naja, aber zurück, ich glaube, Lutz Bachmann ist durch, oder? Holger Apfel ist ja auch, haben wir auch schon darüber geredet. Die gibt's doch alle gar nicht mehr, oder? Die finden doch gar nicht mehr statt, die Leute. Wer ist denn jetzt der neue heiße Scheiß in der Nazi-Szene hier in Deutschland? Tja, alle die von sind der doch AfD. Alle. Oder nicht? Ja, komm, aber selbst die. Also wann hat die Beatrix von Storch, wann hatten die Beatrix von Storch das letzte Mal einen richtig provokanten Tweet rausgehauen? Also ich meine, bitte, da passiert da gar nichts mehr. Ich glaube, die sind nicht mal in Kreisen. Ich kann nicht gucken, wie viel Provokantes die raushaut. Ach, da ist doch die. Also, ich will ja mal nichts sagen, ne? Aber die ganze Nazi-Szene in Deutschland, die hat doch. Da kam doch seit Monaten jetzt keine Innovation mehr. Also ich. Obwohl, das stimmt aber auch. Man hört immer nur das Gleiche. Ne? Es gibt nichts mehr, wo man nochmal so richtig sagen kann. Ja, ist schon lustig, was die für eine Scheiße reden. Ja. Das letzte war ja wirklich eher die Polizei, ne? Ja, das ist dann etwas, wo einem dann auch wirklich das Lachen im Hals steckt. Außerdem sind ja Reichsbürger sind ja der neue Shit. Stimmt, eigentlich, ich glaube, also an der rechten Front bringen es die Reichsbürger momentan. Genau, da fand ich übrigens ein großer Unterhaltungswert. Übrigens ein schönes Ding, die Taz hatte ja so eine Aufmacher-Titelseite den Reichsbürgern gewidmet und quasi so eine Empfehlungen und Fakten zusammengetragen, wie Redaktionen, also jetzt Zeitungsredaktionen oder Online-Redaktionen, wie auch immer, mit Reichsbürgern umgehen sollen. Und ich habe einen Kress-Artikel dazu gelesen und der Artikel fängt erstmal an mit dem schönen Satz: Reichsbürger sind in der Mehrzahl alleinstehende ältere Männer ohne engere Familie, die sozial und beruflich als gescheitert angesehen werden können. Sie stecken alle ihnen noch zur Verfügung stehenden Energien in einen ideologischen Kampf, anstatt sich zu bemühen, ihre reale Lage zu verbessern. Was natürlich stimmt, aber ich finde es einfach geil, das erst so auf den Tisch zu legen. Ich finde, ja, aber kann they man basically sich das nicht komplett, lost at life. Kann man sich das nicht total selber denken? Das ist ungefähr so, als würde jemand zu mir kommen und sagen, Hunde sind Säugetiere mit vier Beinen und einem Schwanz. Ja, es ist, aber ich meine, ich finde es halt, das ist halt irgendwie stating the obvious, aber ich finde es trotzdem interessant, weil so oft wird das ja einfach nicht gesagt. Also auch dieses, das mag ich mal so gerne, ist zu sagen, dieses, demografische Aufdröseln von, mit was für Leuten haben wir es hier eigentlich zu tun? Das ist ja bei AfD und Pegida oder so genau dieselbe Nummer, weißt du? Ich würde auch da gibt's sagen, ja eine große, da könntest du ja ein sehr schönes Venn-Diagramm draus machen, wo du wahrscheinlich so Akademikerfrauen und dann irgendwie so 2 Kilometer weiter so die anderen 5 Kreise mit alleinstehende Männer, arbeitslos, ne, und so weiter. Ja, das finde ich irgendwie mal sehr, sagen, sehr ich schön. Würde mal fast sagen, dass das Profil des normalen Pegida-Mitläufer AfD-Wählers ungefähr dem des Reichsbürgers entspricht. Vielleicht mit ein bisschen mehr Nettoeinkommen. Das war's dann aber auch. Aber ich glaube, das Mindset ist ein sehr ähnliches. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, es ist ein bisschen ein Zufallsding, auf welche Internetseite du zuerst kommst. Das merkt man ja schon an den ganzen Trump hier. Wer hat die, was hatte ich gesehen? Nach dem letzten Fernsehduell wurde ja gesehen, wer hat das Duell gewonnen, ne? Die großen Statistiken. Und es gab wirklich, auf jeder Seite stand irgendwas anderes, wo man sich dann auch denkt, ja, aber. Ne? Ja, aber das liegt auch daran, dass das System ist ja auch geriggt. Also das ist ja alles. Totally. Aber nur wenn Trump verliert, ist es geriggt. Genau. Nur dann, ansonsten. Von den Reptiloiden. Habe ich auf 1Live gesehen, neulich. Auf 1Live? Ja. Zeigen die es auch endlich. Endlich wird die Wahrheit auf 1Live gezeigt, dass es heiligsten Menschen sind. Ja. Okay, ich habe noch was gelesen. 82-Jähriger bricht in der Bank zusammen und stirbt. der lag da, glaube ich, ein paar Minuten lang ohnmächtig. Und alle Leute sich der IS schon bekannt? Nee, der IS war es durch unterlassene Hilfeleistung. Der erste terroristische Akt, der durch unterlassene Hilfeleistung begangen wurde. Boah, das wäre aber auch nicht schlecht, ey. Das wäre mal was, oder? Schon mal als Terrorist, du gehst durch die Stadt. Absichtlichen Nichthelfen. Du gehst als Terrorist durch die Stadt und du wartest darauf jahrelang, dass irgendwer einen Herzinfarkt hat und dann gehst du dahin und machst die. Ich sag doch, das ist doch eigentlich in Deutschland wahrscheinlich die einfachste Art, Terror zu verbreiten, oder? Wir leben doch in so einer geronnten Gesellschaft, da einfach der größte Terroranschlag wäre, die Deutschen einfach aussterben zu lassen. Also so playing the long con. Absolut, ja. Ja, ich denke auch. Es kann passieren. Und deswegen eure Stimme nächstes Jahr. Apropos aussterben, wäre das nicht ein guter Zeitpunkt für den hochphilosophischen und epidemiologischen Leserbrief, den wir bekommen haben via Twitter. Wir haben. Warte mal, ich suche ihn mal eben kurz raus. Ich möchte auch mal einen Leserbrief vorlesen. Du liest immer. Ich wollte eigentlich heute endlich mal gut einen vorlesen. Ich habe dir das letzte Mal immer so scheiße salopp vorgelesen. Ja, das liegt auch daran, also da merkst du nämlich, dass du früher nicht in der Theater AG warst. Ne? Das stimmt nämlich überhaupt nicht. Ich war nämlich in der Theater AG, aber ich lese. Es ist mir nämlich aufgefallen, ich habe nämlich letzte Woche das erste Mal seit sehr, sehr langem mal eine Folge von uns wieder gehört, nachgehört. Und da ist mir aufgefallen, dass ich diese Leserbriefe quasi so vorlese, als würde sie ein stammelnder 17-Jähriger vorlesen. Weil ich genau das. Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber ja. Deswegen, nee, komm, ich mach den und du machst den nächsten, versprochen. Damit Nein, die Hörer auch nicht denken. Ich bin jetzt dran mit dem Leserbrief. Du hast deine. Sollen wir zusammenlesen? Nein. So, ich möchte jetzt mal. Hey Max sagen, und Maschu. Shut the fuck up. Also, der Leserbrief, erstmal, was du zum Beispiel nicht kannst, ist zu sagen, woher der Leserbrief kommt. Ich habe überhaupt noch nie einen Leserbrief vorgelesen. Du hast überhaupt keinen. Erstmal haben wir keine Leser, sondern Hörer, mein Freund. Zweitens, es ist mir auch scheißegal. Für mich der ist ein Hörer, Leserbrief, der uns geschrieben hat, also, war die Jule oder Jule. Jule. Ich sage oder Jule. Also, hey Max und Maschu, ich habe eine klitzekleine Frage an euch. Punkt. Gesetzt dem Fall, Komma, eine Stadt in diesem Beispiel Hamburg. Okay, that's it. Wir führen jetzt bei Creamspeak die Todesstrafe ein. Maschu, sorry, ab aufs Schafott. So, wie geht nicht? Wir sitzen in einem Aufzug. Ja. Okay, lies. Ich möchte das jetzt mal machen. So, ich muss mich, verstehst du, ich muss mich ja auch mal emanzipieren von deiner Schreckensherrschaft hier. Das, also, ne? So, du hast mich jetzt lange genug unterdrückt. Eine Zensur findet nicht statt. So, Teile dieses Leserbriefs könnten die Bevölkerung verunsichern. Hey Max und Maschu, ich habe eine klitzekleine Frage an euch. Gesetzt dem Fall eine Stadt, in diesem Beispiel Hamburg, weißt du, allein deswegen darf ich das schon vorlesen, weil ich aus Hamburg komme. Gesetzt dem Fall eine Stadt, in Klammern in diesem Beispiel Hamburg, mit ca. 2 Millionen Einwohnern, würde befallen von einem Zombie-Virus. Mit Z. Oder wahlweise einem Zombie-Clown-Androiden-Virus. Der Virus ist nur in der Stadt. 40% der Menschen sind bereits Zombies, 30% sind nicht befallen, 30% sind immun. Der Zombie-Virus ist extrem ansteckend. Die Stadt ist abgeriegelt. Sollten wir Hamburg auslöschen mit einer Bombe, in Klammern, oder mehreren Bomben? Danke für euren Creamspeak. Hilft auf den langen Zugfahrten immer. Ausrufezeichen. Vielen Dank, Jule, für den Leserbrief. Hast du das auch in der Theater-AG so gemacht? Mit Komma und Ausrufezeichen aussprechen? Nee, das habe ich im Deutschleistungskurs so gemacht. Okay, gut. Ja, jetzt musst du auch weitermachen. So, ich muss erstmal gucken, wenn man die Leserbriefe vorliest. So. Ist nämlich gar nicht so leicht, wie also, alle immer denken. Pass auf. Also erstmal ganz generell, nein. Wir können Hamburg allein deswegen schon nicht bebomben, weil es einfach zu hübsch ist. So, dafür sieht es einfach zu gut aus. Wir haben schon hier in Köln keine Altbauten und wir alle wissen, wie scheiße das hier ist. Und deswegen, wir müssen die Altbauten allein aus Denkmalschutzgründen in Hamburg allein bewahren. Allein aus architektonischer Sicht darf eine Stadt nicht zerstört werden. Genau. Möchte Max damit sagen. So wäre das dann kürzer das ausgedrückt. Das ist schon mal das Erste. Das ist die Kunst, meine Kunstperspektive auf das Ding. Das Zweite ist, wenn die Stadt abgeriegelt ist, warum sollen wir da noch Bomben draufschmeißen? Was wir machen müssen zum Antworten, Max, weißt du, du hast jetzt einmal gelesen und du hast jetzt deine eine Minute Ruhm, die dir zusteht, jede Folge. Und jetzt müssen wir erstmal Grenzen abstecken. Im Podcast, aber auch bei der Beantwortung der Frage. So, wir müssen jetzt erstmal gucken, das Allerwichtigste bei Zombies ist nämlich erstmal, sind es die schlurfen oder sind es die, die laufen? Wir müssen wissen, welche Zombies es sind. Genau. Deswegen müssen wir jetzt, ich sag einfach mal Jule, weil im Zweifelsfall ist das ganz cool, wenn sie sagt, hey, die nennen mich Jule. Ich heiße eigentlich nur Jule. Und dann ist es auch von außen validiert. Dann ist es nicht so, ich hab's mir selber ausgedacht, sondern so, die Jungs von Creamspeak haben mich Jule genannt, so I can call myself. Oh, Jule. Stimmt, vielleicht hat sie deswegen den Brief geschrieben. Vielleicht, genau. Damit sie all ihren Freunden sagen kann. Übrigens, da hat mich auch jemand anderes so genannt. Ja. Okay. Also, zurück zu den Zombies. Genau, also, zurück zu den Zombies. Von welchen Zombies reden wir? Wir reden, und ich würde sagen, für unser Beispiel machen wir die schnellen. Und ich weiß ganz genau, pass auf, ich würde sagen, wir machen ein gutes Mixed Standard. 50-50. So Half-Life. Die Grundzombies sind die Slow Ones, aber so ein bisschen, weißt du, es gibt die schnellen und es gibt die, okay. Gibt's so Boomer-Zombies auch noch, so richtig fette. Ja, okay. Gut. So, genau, ist die Stadt abgeriegelt? Ich gehe erstmal davon aus, weil für das Szenario muss es ja so sein, weil was die gute Jule ja von uns haben möchte, ist der alte, hier, Ferdinand von Schirach, der Anschlag oder das Urteil, ne? Das alte Dilemma. Ja. Und das Schöne ist aber, dass das hier, geht einmal ein bisschen tiefer und dann sind Zombies dabei. Das wäre auf jeden Fall im Fernsehen noch besser angekommen. Way cooler. Und ganz wichtig, und ich glaube, für die Beantwortung dieser Frage, weil sie eigentlich die alte Leier ist, machen wir das jetzt wirklich mal so restriktiv, wie es geht. Die Stadt ist abgeriegelt. Das heißt, im Zweifelsfall wäre es so, dass irgendwann 70% Zombies sind, 30% sind immun und die 30% würden durch Nichthandelnde wahrscheinlich auch irgendwann sterben. Ja, vor allen Dingen, also ich meine, ich sag mal so, genau, du müsstest halt gucken, kannst du dich versorgen innerhalb dieser Zone sozusagen, die errichtet wurde, kannst du darin überleben? Und die Frage ist auch, schützt dich Immunität, also Virusimmunität, davor gefressen zu werden? Genau. Du bist ja immer noch Futter. Das ist es nicht. Also das schützt nicht deswegen. Und wenn wir jetzt mal die Parallelen zu dem Flugzeug nehmen, das heißt, es gibt dort Menschen da drin, die könnte man irgendwie potenziell retten, rettbar. Aber, genau. Aber das müssen wir jetzt mal ausschließen zur Beantwortung unserer Frage. Wir können sie also nicht retten. No? Also, du folgst mir noch? Ja, ja. Bist ja, noch dabei? Klar. Also, wir können sie nicht retten. Diese Leute, diese 30%, die immun sind, werden auf jeden Fall irgendwann sterben. Aber sie sterben halt nur, weil ihnen nicht anders geholfen werden kann. Die könnten jetzt die Regierung, ich würde sagen, wir sind jetzt auch irgendwie die Regierung. Die Regierung müsste quasi rein und alle Zombies töten, würde dadurch andere Leute verlieren. Und auf jeden Fall ist die Stadt abgeschlossen. Und jetzt geht es um die Frage, es gibt ja auch noch die Bedrohung, dass die Mauern zerrissen werden, 70%, ne? Da sind ja dann irgendwann sehr, sehr viele Zombies, die vielleicht aus Hamburg herauskommen und die gesamte Welt oder erstmal das gesamte Land bedrohen. Also haben wir einmal die Entscheidung, und das war auch die Entscheidung in diesem, das Urteil, ich weiß gar nicht, ob es das Urteil hieß, aber es war von Schirach, weiß ich auch nicht richtig. Wie auch immer, ja, dieses Ding halt. Genau, und wir müssen jetzt quasi entscheiden, dürfen wir ein paar wenige Menschen töten, um viele zu retten? So, und dann gibt es noch eine ganz wichtige Sache, die hierbei wirklich zu tragen kommt. denkt man nämlich zuerst, dürfen wir ein paar wenige töten, um alle zu retten? Und die Antwort ist auch hier nein. Gesetzlich darf man das nicht. Gesetzlich ist es nämlich so, dass du, ganz kurz, ja, auch moralisch. Der Staat, ganz kurz, der Gesetzestext lautet wie folgt: Der Staat darf Menschen nicht töten, weil es weniger seien, als er durch ihre Tötung zu retten erhoffe. Oder wenn es weniger seien. So. Ja. Nee, nicht wenn, weil, genau. Die Begründung für das Töten darf nicht sein, wir müssen wenige töten, um viele zu retten. So. Genau, und der Staat darf die Mehrheit der Bürger nicht schützen, indem er eine Minderheit tötet. So, das ist die, läuft unter dem Artikel Menschenwürdegarantie. Soweit die Gesetzeslage. Genau. Dazu kommt der kategorische Imperativ. Ne? Wenn wir jetzt anfangen, sagen, den Trade-off einzugehen. Jetzt wird's, okay, jetzt gehen wir ein bisschen tiefer, denn der kategorische Imperativ muss nicht unbedingt dagegen verstoßen, weil, Wieso nicht? Denn wenn du jetzt sagst, handle stets so, dass nach deinem Verhalten eine Maxime aufgestellt werden kann, die nach der alle Menschen leben können, genau, und denen ich die Freiheit einschreit. Ich glaube, das würde den Rahmen der Sendung heute wirklich sprengen, wenn wir den kategorischen Imperativ. Okay, sorry, wir wollen euren angetrunkenen Halloween. Eure Halloween-Party. Sorry, we forgot you're all stupid as shit. Nein. Ja, du hast möglicherweise recht. Wenn wir jetzt ganz auf die philosophische Ebene gehen, wird es vielleicht. Wir können aber halb in der philosophischen Ebene und wir können sogar bei Kant bleiben. So. Ich weiß nicht, ob du das Brett des Carneades kennst. Nein, ich kenne nur das Bett des Prokrustes. Das Brett, ich wollte auch mal was Cooles Brett sagen, damit ich nicht ganz so dumm dastehe, wenn ich es nicht kenne. Weißt du, das Brett anderes? Ist die folgende Geschichte: Zwei Schiffbrüchige treiben auf dem offenen Meer und es gibt ein Brett. Und dieses Brett kann nur einen der beiden tragen. Ah, ja, doch. So. Okay. Ich lese nebenbei auf Wikipedia nach. Das Brett ist kann ja, das okay. Das, Und dieser Versuch wurde auch von Kant schon entschlüsselt. Und es läuft auf dieses Necessitas non habet legem, Not hat kein Gebot, hinaus. Das heißt, dürftest du den anderen töten, um dich selber zu retten? Mhm. Und grundsätzlich geht es darum, die Bedrohung durch die Bestrafung des Staates, also Todesstrafe, weil ich einen anderen getötet habe, oder lebenslänglich, ja, ist nicht größer als die Bedrohung durch das Sterben im Meer. Deswegen könnte man dann zum Beispiel sagen, für die Bürger dort in der Stadt würde genau dieses Notrecht gelten. Quasi Notwehr. Genau. Ja. Und also du bist trotzdem immer noch schuldig, ja, aber du wirst wegen das habe ich jetzt wieder vergessen. Auf jeden Fall passiert dir nichts. Cicero hat das anders ausgedrückt, das war ganz lustig. Cicero hat nämlich gesagt, es kommt gar nicht so weit, dass die gegeneinander kämpfen, sondern es wird erstmal geguckt, wer ist denn mehr wert für die Gesellschaft. Und wenn beide gleich wert sind für die Gesellschaft, wird mit einem Los- oder Fingerspiel los. Ja, aber das ist ja wieder das Ding, wo du ganz schnell wieder ans Grundgesetz stößt und sagst, so, die Würde des Mannes und halt Gleichwertigkeit und solche Geschichten, das ist halt. Aber so ist es auch nicht. Schwierig. Es gab 1842, wurde in Amerika beschlossen, es gab nämlich einen Fall, wo in England ein paar Leute auf dem Schiff unterwegs waren, dann sind die Segel gebrochen und dann haben sie den Schiffsjungen gegessen und die wurden alle verurteilt. Und in Amerika ist es so, es ging da um einen Fall in einem Schlauchboot. Und dort hat man dann quasi gesagt, es muss ein faires Losverfahren geben, um Kannibalismus Tür und Tor zu öffnen. Mhm. Seit 1842 ist das so. Das heißt, ihr müsst dann wirklich Streichhölzer ziehen oder schneidet einem die Finger ab und kurze Zinger auf ihn, ich weiß es nicht. Und wenn man vorher schon ungefähr weiß, wer der Leckerste ist. Und dann wird einer gegessen. Oder man stimmt halt ganz klar ab und sagt, ey, der eine ist vielleicht krank oder der andere sieht super tasty aus und den wollen wir sowieso. Ich glaube, das wird in Amerika eher nach so Barbecue-Maßstäben sozusagen gemessen. Ich glaube auch. Ich glaube in Amerika. Zu sagen, wer hat wahrscheinlich so die crispieste Bacon-Crust obendrauf. Oder vielleicht auch einfach, wer hat die wenigsten Haare. Ja, sowas. Ist, ne? Es geht wirklich um das Losverfahren. Man darf halt nicht abstimmen. Und okay, zurück zu unserem Fall. Jetzt wäre es in Unspaß. Deutschland so. Ich muss die ganze Zeit, kennst du das Hedonist's Trolley Pop Problem? Nein. Das ist so geil. Ich muss das eigentlich, eigentlich brauchst du das Bild dazu, das muss man vielleicht nochmal irgendwie tweeten oder so. Aber das ist im Grunde genommen quasi so eine modifizierte Variante von diesem von diesem Problem mit den Zugschienen, weißt du, wo du irgendwie, wenn du jemanden von der Brücke schmeißt, um den Zug zu stoppen und damit 5 Menschenleben rettest oder so in der Art. Und das ist einfach, musst du dir vorstellen, du hast einen Zugwaggon, dann quasi die Straße mit der Abzweigung und auf dem einen Zweig ist einfach gar nichts und es ist einfach nur eine ganz normale gerade Straße und es liegt auch niemand drauf und es würde quasi niemand verletzt werden. Und auf der anderen Straße liegen 5 gefesselte Menschen, aber danach kommt so ein Looping und dann so, had an trolley problem, the track is heading towards B, if you pull the lever, it will switch to A, but it won't do the totally sick loop-de-loop. Ich glaube, unsere Zuhörerschaft ist noch nicht bereit für optische Memes, die Audio. Ne, der Witz ist quasi, du kannst die Leute retten, aber dann macht's halt nicht den Looping. Ja. Ja. Man muss den Looping nehmen. Du musst den Looping nehmen. Utilitaristisch wäre Fall. Das nämlich nützlich, genau, für die Gemeinschaft aller Menschen. Also wir haben das alte Dilemma mit dem guten alten Brett. Wir haben aber auch das alte Dilemma zwischen Utilitarismus, also was ist am nützlichsten für das Allgemeinwohl und gegen Ethik und Moral. Das wird ja genau zum Thema Folter oder Tötung, um für das Allgemeinwohl, ne, etwas zu bekommen, wie zum Beispiel, wir müssen den einen foltern, um zu wissen, wo das Kind festgehalten wird, das in 3 Stunden stirbt. So, aber um zurück zur Frage zu kommen, in Deutschland wäre es verboten. In Deutschland dürften wir nicht sagen, wir werfen eine Bombe auf die Stadt, um andere Menschen zu retten, wobei ich so weit gehen würde und sagen würde, wenn wir jetzt in dem Fantasy-Universum Zombie sind oder in der Ich wollte gerade sagen, wir sind ja nicht in Deutschland, wir sind in Outer Space. Nee, wir können das weiter in Deutschland machen. Nein, in Deutschland, aber ich meine, die Entscheidung treffen, sind in Outer Space. Achso, hier bei uns das heißt, ist es ganz anders. Das heißt, wir müssen uns nicht an diese irdischen zum Beispiel direkt Lappalien hinter Beetlejuice 9 ist es schon allein verboten, ein Brett anzufassen. Darauf steht schon die Todesstrafe. Deswegen, nach Space-Recht können wir nicht gehen. Aber wirklich jetzt, lass uns die Frage beantworten. In Deutschland ist es so. Ich hab meine Antwort schon die ganze Zeit parat. Und ich glaube, es ist auch die beste Antwort aller Zeiten. Ich komme gleich sofort darauf. Ich sag jetzt erstmal, erstens, weil man davon ausgehen muss, dass dieser Virus eventuell die gesamte Menschheit tötet, müsste man die Bombe drauf werfen. Deswegen. Weil nicht garantiert werden kann. Du willst kann. Einfach Menschen töten, gibst du zu. Ja, und außerdem habe ich Du hoffst einfach, dass Oettinger immer noch in der Konferenz ist und also einfach eine Bombe in Hamburg, die mittlerweile in Hamburg stattfindet. Ja. Das wäre das alt, man darf es nicht und man müsste sich dafür verantworten, denn genau, der Utilitarismus sagt ja auch, widerspricht nicht immer der Moral, denn man kann ja zum Beispiel sagen, ja, meinetwegen kurzzeitig ist das nützlicher fürs Allgemeinwohl, aber auf Dauer wäre es ja dann so, dass die Leute ihr Vertrauen in den Staat verloren hätten und sich denken, ja, was ist denn, wenn ich mal in der Situation bin, in dem Flugzeug sitze oder in der zombieverseuchten Stadt bin, wird sich der Staat dann wieder dafür entscheiden. Also wäre es auf Dauer tatsächlich utilitaristisch und moralisch richtig zu sagen, wir werfen keine Bomben drauf. Aber jeder, der schon mal Zombiefilme geguckt hat und weiß, selbst wenn da nur 50% der Zombies die Schnellen sind, dann haben keine Chance. Du meinst, das ist äquivalent zum James-Bond-Bösewicht, der sagt, haha, ich habe sie in meiner Gewalt, aber ich werde sie noch nicht umbringen, direkt mit dieser Pistole, obwohl ich es total machen könnte. Ich werde einfach langsam warten und sie in dieses Haibecken absenken. Ich werde einfach langsam warten, bis sie an Altersschwäche sterben, Mr. Bond. Und ihnen all meine guten Pläne verraten. genau, du bist dran. Okay. Du sagst, was du dir dazu gedacht hast. Okay. Weil ich glaube, die gute Julia hat bedacht, wir machen jetzt voll den funny, coolen an. Ne? Ja, getting interrupted by the loop. Nee, no problem, dude. I can totally relate. Nee, ich glaube, wir machen nicht mehr lange. Ja, can relate, dude. Ja, ey, no hate, aber ja. Sure thing, dude. Thanks. Okay, dude. Bist du zu laut? Ja. GG. Okay. Okay. This is the payback for 15 billion nights that Luke played League and I couldn't sleep. Okay. Wir müssen irgendwie eine Break oder sowas einführen. Ich weiß nicht genau, was wir machen. Wir können einfach machen, dass mitten im Satz der Fahrstuhl einmal macht. Ja, wir sind jetzt auch durch, oder? Wir haben 40 Minuten. Sollen wir aufhören jetzt? Ansonsten müssen wir gucken. Boah, ist eine schwache Folge dann, ne? Ich finde es eigentlich, ja, deswegen, wir können auch, oder wir machen morgen nochmal einen Part. Ja, wann nicht kannst so du denn morgen? Wird. Den ganzen Tag, ich hab frei. Ach also, nein, willst du mich verarschen? Was, wieso? Ja, ich habe morgen auch den ganzen Tag frei. Ja, RIP. Nee, also ich meine, ich habe nicht den ganzen Tag frei. Ich muss auf jeden Fall nochmal, ich muss halt noch auf jeden Fall noch arbeiten und ich, also, aber Freelance-Büro, ja. Zuhausearbeit und ich muss nochmal zum Halloween-Store und dann ab 5 bin ich eh, wir spielen ja abends noch ein Gig. Ach so, ja. Aber dann lass uns wenigstens, dann, pass auf, dann würde ich vorschlagen, lass uns das Halloween-Bit, das moralische Dilemma-Bit noch kurz zu Ende machen. Mhm. Und dann machen wir morgen den Rest der Folge mit noch ein paar funny Memes und genau, Hörspiel. Dann machen wir den Rest wieder lustig. Okay. Also, wo waren wir? Ich muss jetzt, darf jetzt nicht so einen krassen Voice-Switch mit so, okay, totally whispering right now. Nein, ich würde das Ganze tatsächlich losgelöst von, ja, von philosophischen Annahmen sozusagen lösen wollen, einfach sondern einfach ganz pragmatisch. Ich würde sagen, wir haben diese 40% Zombie. Das erstmal die Bombe drauf zu schmeißen, ist meiner Ansicht nach irgendwie insofern eine ungünstige Idee, als du ja möglicherweise die Absperrung damit auch kaputt machst und du kannst das Ausmaß der Zerstörung. Ich habe heute Jule ganz klar gesagt, vielleicht auch mehrere Bomben, sodass es vielleicht auch noch Bremen. Ja, trifft. Aber selbst dann, du weißt ja nicht, ob irgendwo so ein halber Zombie-Kopf überlebt und dann einfach so ganz langsam nach Dänemark robbt oder so, weißt du, und da weitermacht. Also du hast nicht eine Möglichkeit, das quasi kontrolliert zu messen und sagen, so haben wir das wirklich ausgemerzt oder so. Deswegen wäre meine Herangehensweise sozusagen, also höhere Mauern bauen. Du hast das ganze Ding abgeriegelt, build the wall, du hast das ganze Ding abgeriegelt, du hast es unter Kontrolle mehr oder weniger, es ist irgendwie contained. Dann baust du irgendwie eine an einem zentralen Ausgangspunkt oder so eine Schleuse mit aber 1000 Sicherheitsporten. Ich muss dich unterbrechen. Nein, Entschuldigung. Versuch's jeder dann. Zombie-Film geht damit los, dass irgendwer sagt, wir haben es endlich unter Kontrolle. Oder zumindest jeder zweite Teil gut, von irgendeinem aber dann, Zombie-Franchise. Aber dann meinetwegen kann ich, I did my best, weißt du so. Aber das wäre da habe ich wenigstens die Grundlage für ein tolles Drehbuch geschaffen. Genau, ich nehme die Schuld auf mich. Wäre ja auch langweilig, wenn es nur in Hamburg bleibt, weißt du. Ich würde gerne die Pegida-Montags-Zombies in Dresden sehen, die so brrr. Genau. und ich würde quasi eine Schleuse irgendwie einrichten, mit wo du so richtig Highscale-mäßig die Leute irgendwie untersuchst und die dann quasi rauslässt, wenn die wirklich 100.000% safe sind und vielleicht dann auch nochmal erstmal 5-10 Monate in so einem abgeriegelten Dorf wohnen lässt oder so einem Quarantine-Dorf. Das hört sich alles so an wie Disney meets The Walking Dead. And everyone's happy in the end. It's gonna be totally, es ist alles cool. Ja. Und dann versuchst du sozusagen ein bisschen mit ein paar Spezialteams oder so vielleicht noch in die Stadt reinzukommen und zu gucken, dass du irgendwie so eine kleine Safety Zone oder so in der Stadt aufbauen kannst, wo du so verteidigen kannst gegen Zombies oder so. Ja, und einfach dann quasi Stück für Stück Leute rausholen, nebenbei vielleicht noch das Virus untersuchen oder so, an ein, zwei Subjects du fängst und dann versuchen, ein Gegenmittel zu haben. Also auf jeden Fall keine Bomben auf Hamburg. Das ist Wahnsinn. Jo, der hätte was anderes nehmen sollen. Berlin, da fällt es ein bisschen leichter. Sachsen. Sachsen ist überrollt. 40% aller Sachsen haben die AfD gewählt. So, einfach nur so, Sachsen existiert. Bombe. Sollten wir Bomben drauf werfen? Ja, auf jeden Fall. Das ist dann dieses, okay, Sachsen wurde von Zombies überrannt. Sollten wir A, keine Bombe drauf werfen oder B? Und okay, also ich würde sagen, mit diesem wunderschönen kleinen Gag gehen wir in die Pause. Vielen Dank, Jule. Und Jule. Wir hören uns nach der Pause wieder. Vielen Dank an die liebe Hörerfrage. Ich hoffe, wir konnten sie zu Genüge beantworten. Sollte es noch Nachfragen geben? Clarifications oder genaue Kriterien, die wir uns noch nicht angeguckt haben, die wir noch mit einberechnen müssen, dann schreibt uns doch bitte. Und das gilt auch für alle unsere anderen Hörer. Und zwar an Maschus Privatadresse. Nein, bitte nicht immer meine Telefonnummer wird jetzt eingeblendet im Livestream. Ja, genau. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, schreibt uns. Wir antworten immer gern. Und ich würde gerne, bevor wir in die Pause gehen, würde ich das Ganze, die erste Hälfte nochmal abschließen mit einem Quote, was eigentlich sich ganz gut einreiht in die ganze philosophische Debatte, die wir gerade hatten. Und zwar ein Quote von E-Books Recursion, vor 8 Minuten auf Twitter gepostet, unser Lieblingsbot, weil der Nachbar so beschissenen Techno hört, habe ich am Montag einen Termin mit einem Windows 7 Rechner per BitTorrent in Chrome. Der ist alt, den kannte ich schon mal. Das erste, weil der Nachbar so beschissen im Techno hört, den Textbaustein hat er schon mal gemacht. Fuck, siehste, jetzt wiederholt E-Books er sich. Recursion macht ihrem Namen alle Ehre und recursed sich selbst. Und mit diesem philosophischen Bit verabschieden wir uns in die Pause. Ist E-Books Recursion jetzt eine Frau? Hast du eine sexuelle Beziehung zu ihr? Ich hab sie einfach. Sie ist für mich eine Frau. Auf Wiedersehen. Ah, willkommen zurück. Wir waren gerade bei Zombie-Krieg. In Hamburg. Zombie-Krieg, Schirach und Loopings. Und Oettinger, genau. Und ich hab gleich eine Real-Life-Story für euch. Ja. Und zwar eBay-Kleinanzeigen. Ich bin ja immer wieder... I met this guy on Craigslist and AIDS unter der Woche runterbeamen. Wir müssen irgendwann das Plothole stopfen, wie wir es endlich schaffen, die Story weiterzumachen. Dude, spooky und Action. Alltägliche Dinge. Auf jeden Fall, ich habe einen Drucker bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. Ein junger Herr kam zu mir und meinte, okay, klappt nicht, die Patronen sind leer. Er wird jetzt eine Patrone mitnehmen und damit zum Druckerladen fahren, die auffüllen und dann machen wir einen Test. Wie jetzt? So. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Er hat den Drucker schon gekauft. Ich habe den Drucker. Nein, er kam dann hier hin. Mhm. Wir reden über einen Drucker von 15 Euro. Und dann meinte ich, okay, Drucker kosten doch sowieso nur 10 Euro, die Patronen kosten 200 Euro. Obwohl es geht, bei druckerzubehör.de bekommen wirklich kein Geld dafür, aber wirklich als Tipp, da gibt es Patronen für 2-3 Euro. Wir schreiben den Leuten von druckerzubehör.de gleich eine Rechnung über so, die genau, nachträglich, ja. Das kostet dann genau. 15 Euro. Ja. So, und er kam vorbei und wollte natürlich einen Testdruck machen, aber die Patronen sind leer und man kann ja nicht drucken. Wenn blau leer ist, kann man halt nicht schwarz-weiß drucken. Und dann habe ich gesagt, ja, aber guck mal, wie gesagt, du kannst dir nachfüllen lassen und ähnliches für 15 Euro. Und er meinte dann, nee, er möchte die Patrone einmal auffüllen lassen und dann testdrucken. Dann habe ich ihm, und da war mein erster Fehler, die Patrone mitgegeben und gesagt, ja komm, machen wir so. Und wenn es halt nicht klappt, wenn es zu teuer ist, dann schmeißt du sie mir einfach in den Briefkasten. Wir haben im Internet auch zusammen geguckt nach irgendeinem Druckerzubehörladen, der die auffüllt. Und da stand dann drin 5 Euro. Ich habe erst 3 Euro gesagt, aber okay. So, und dann habe ich natürlich erstmal 5 Euro für eine Druckerpatrone, das war relativ günstig. Also nachfüllen, also, nur wieder auffüllen. Okay. So, dann habe ich erstmal nichts von ihm gehört. Und dann habe ich auch geschrieben, ey, hier gibt es noch andere Leute, die einen Drucker haben wollen. Und so ganz ohne blaue Patrone ist natürlich auch doof. Ja, und dann kam erstmal eine Woche und zwar nichts. Der Classic Druckerpatronen-Scam. Hey, I'd like to buy your printer. Genau, junge Leute you kommen gave zu me alten, all your egg. Zu alten Frauen nach Hause und sagen, dass der Neffe noch eine Druckerpatrone liegen hat und der soll sie abholen. Das ist so das Äquivalent zum Benzinkanister leersaugen, ist einfach so 2016 der Druckerpatronen-Scam. Ich glaube, das ist das neue Öl im neuen Jahr oder Gold. Auch, ne? Genau. Ist immer was wert. Man munkelt ja auch als Geschichtswissenschaftler, weiß ich das ja, dass die Nazis riesige Druckerpatronen überall gehortet haben. Und nach der letzten OECD-Versammlung ist der Druckerpatronenpreis auf 55.000 Euro pro Barrel. Und man misst Druckerpatronen auch nur noch in Barrel. Ja, genau. So, okay, also weiter im Text. So, und dann habe ich jetzt irgendwann geschrieben, ey, es wird mir zu blöd. Ne? Ich habe mich jetzt damit abgefunden, dass ich die Patrone nicht zurückbekomme und habe dann was Gemeines geschrieben, so von wegen, was bist du eigentlich für ein Würstchen? Schreib wenigstens, wenn du nicht kommst, ne? Und tu mir Gefallen und melde dich nicht. Ey, ohne Spaß, das ist aber auch schon so geil, ne? Das ist einfach so ein Ding. Ich würde nie in meinem Leben auf die Idee kommen, jemand einfach so Würstchen zu nennen, via E-Mail-Kleinanzeigen irgendwie. Okay, dann kam zurück, mach mal halblang. Ich war die Woche krank, die beschissene Patrone hatte ich in einen Umschlag bereits am selben Abend in ein Postfach gesteckt. Du Laberkopf und das, obwohl du mich wegen dem Patronenbefüllpreis angeschwindelt hast. Und ist natürlich... Okay, gut. Ich lese erstmal weiter und da habe ich geschrieben. Angeschwindelt, wir haben beide auf die Website geguckt und gesehen, wie viel es im Laden kostet. Die Patrone ist nicht im Briefkasten gewesen und eine SMS kann man auch einfach schreiben, wenn man krank ist. Zum Beispiel, die Patrone ist da im Briefkasten oder ich bin ein feiger Hund, gebe die Patrone nicht zurück und denke mir irgendeine krude Rechtfertigung aus, wenn ich auf mein Verhalten angesprochen werde. Erspar dir weitere Storys, beste Grüße und go fuck yourself. So, ich weiß, es so, war nicht du, das Glückste, du hast doch einfach nur, du hast es auch bewusst eskaliert, einfach um go fuck yourself schreiben zu können. Ich glaube, ich habe diesen Drucker nur reingestellt, damit ich endlich meine SMS go fuck yourself schreibe. So, und dann rief er auf einmal per FaceTime an. Und da ich so, nee, das ist mir zu spooky. Ich habe natürlich gedacht, geil, endlich mal einen FaceTime-Anruf. Einfach so gleich so, I have your dog. Naja, dann rief er auf jeden Fall an und meinte, ja, was erlaube ich mir eigentlich? Und innerhalb von 20 Sekunden fing er dann an zu schreien. Ich weiß nicht, warum ich es angenommen habe. Ich glaube, man muss sowas einfach sein lassen. Dann fing er wirklich an zu schreien, Stimme überschlug sich und dann kam diese geile, das hat mich ein bisschen daran erinnert, wie ich damals mit dem einen Kollegen, den ich hatte, der sehr auf Verschwörungstheorien stand, dass man irgendwann, wenn man dann doch die eigene Realität verlassen müsste, ne, die aufgebaute, einfach wütend wird. So, und der meinte dann, ja, wie komme ich eigentlich dazu, ne, da sowas zu schreiben und dann so beleidigend zu werden? Ich weiß, ja, du hast mich aber auch Laberkopf genannt. Und er fing dann weiter an und wurde immer lauter und hat nicht aufgehört zu schreien. Habe ich gesagt, okay, ich sag dir jetzt mal ganz dazu etwas, hab das dann mit dem Patronenladen. Ich konnte ja nicht wissen, dass das auf einmal die Patrone mehr kostet. Er meinte, ey, ne, Patrone war zu teuer. Und er hat sie halt definitiv nicht eingeworfen. So, darum geht's. Und dann so, ja, aber, und dann machst du so ein Fass auf wegen 3 Euro Patronen. Dann meinte ich, ja, aber ich bin ja relativ ruhig, ne? Ich bin ja, du schreist ja, du machst ja eigentlich das Fass auf. Ja, aber. After I said, go fuck yourself. Ja, ey, ein freundliches Go fuck yourself kann man einfach mal an eine Nachricht schreiben. Das ist Knigge 2016. Ja. Go fuck yourself ist salonfähig mittlerweile. Ja, das ist. Im Internet machen das alle. Die Netiquette, Netiquette auf spiegel.de lässt es auch mittlerweile zu. Man wird nicht mehr geblockt, genau, wenn man das schreibt. Make go fuck yourself great again. 216, vote for Creamspeak. Ja. So, und er fing dann immer weiter an zu schreien und dann wurde es dann irgendwann auch ein bisschen gruselig, als er wirklich immer lauter wurde und ich gemerkt habe, okay, ne, hier, ich komme jetzt auch hier zu keinem Punkt. Und ich meinte dann, ja, okay, genau, das Wichtigste war, er hat dann irgendwann gesagt, ja, ich habe ja gar keinen Grund, hier abzugeben wegen der 3-Euro-Patrone und ich liebe es, wenn Leute das machen. Wenn du irgendeinen Scheiß machst, ja, du machst irgendeinen Scheiß, so zum Beispiel, ich hau jemandem anderen ins Gesicht und dann stehst du vor Gericht und dann deine Ausrede ist, ja, aber ich habe dem doch nicht ins Gesicht geschlagen, es macht doch keinen Sinn für mich, dem ins Gesicht zu schlagen. Ich würde ja vor Gericht kommen und ähnliches, deswegen kann ich das gar nicht gemacht haben. Nenn mir nochmal den Fachausdruck dafür. Ach so, du meinst kognitive Dissonanz, also Dissonanzreduktion im Psychologischen. Das ist, genau, wenn du quasi, du hast eine Dissonanz, also im Grunde du siehst dich selbst konfrontiert damit, dass du irgendwas gemacht hast, was ja eigentlich keinen Sinn ergibt oder vielleicht eigentlich deinen eigenen Selbstwert in Frage stellen würde, wie zum Beispiel, keine Ahnung, bist zur Bundeswehr gegangen oder so, oder in irgendeine komische Studentenverbindung, und dann musst du nachher entweder dich damit auseinandersetzen, dass du eine dumme Entscheidung getroffen hast. Oder du musst die Realität was so... Was heißt denn hier Bundeswehr, dumme Entscheidung? Die Jungs kämpfen... Our Troops, die Jungs kämpfen für uns. Genau. Okay. Genau, also entweder du musst dich damit auseinandersetzen, dass du möglicherweise eine dumme Entscheidung gemacht hast, oder du verbiegst halt die Realität so, dass die Entscheidung gar nicht so dumm ist oder dass du sie nicht gemacht hast, je nachdem. Das gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also eigentlich Hauptmotiv der Reichsbürgerbewegung, wenn man es jetzt mal so sieht. Ne? Genau. Und dann kommt man auf die Leute zu und sagt, ja, aber ne, hier, die Verfassung wird doch von allen anderen Millionen Menschen anerkannt. Da bist du beziehungsweise auch wieder an dem Punkt, ne? Stichwort arbeitslos, männlich und mittleren Alters oder arbeitslos, sowas. Arbeitslos, männlich sucht, das ist ja, genau, das neue ist, Jungfrau. Das sucht, Reichsbürger-Parship. Genau. Gemeinsame Interessen Hassen des Staats und Waffen kaufen. Genau. Also, aber okay, weiter in meiner super Halloween-Story. Ist doch geil, dass es einen Tag... Nee, aber ganz kurz, ich wollte das trotzdem nochmal darlegen, ja, beim Reichsbürger-Beispiel, dass man es vielleicht nochmal nachvollziehen kann oder so. Das wäre halt nämlich quasi genau die Nummer. Dein Leben ist vielleicht einfach nicht so toll, ja, und du hast vielleicht auch nichts zu tun. Und anstatt dich mit den Ursachen für deine Situation auseinanderzusetzen, suchst du dir Umstände, die erklären, warum deine Situation so ist. Außer, ich habe selber vielleicht ein bisschen versagt. Also jetzt auch in dem Fall Patronen nicht abgeben. Und ich meine, das Motiv ist ja klar. Er hat einfach kein... Ich kann es ja auch verstehen. Ich kann es auch verstehen. Er fühlt sich dann meinetwegen verarscht. Das dreht er sich irgendwie hin, dass ich ihn aktiv verarscht hätte, obwohl wir beide zusammen auf diese Website von dem Drucker Nachfüllding, ne, auf der Website waren und gesehen haben, wie viel es kostet. Aber dann war es halt teuer und dann bringt er das Ding nicht zurück, weil er keinen Bock hat, nochmal hier hinzufahren. Ist ja auch in Ordnung. Das war auch das, womit ich gerechnet hatte, ganz ehrlich. Nur ich finde dann immer dieses Nicht-Melden, finde ich einfach das Letzte. Ich wäre sogar damit klargekommen, hätte er gesagt, ey, du Arsch, das hat so viel mehr gekostet, die Patrone kannst du dir sparen. Und ja, so, ja. Damit komme ich klar. Das ist eine klare Ansage. Genau, hätte ich auch sagen können, okay, dann go fuck yourself. Ja, halt so. Genau. Kann ich jetzt auch nicht ändern, ist halt doof gelaufen. So. Ja. Aber dieses Nicht-Melden, und dann hat er gesagt, ja, ich war krank und SMS kann ich dann nicht annehmen und E-Mails habe ich auch nicht abgerufen, das geht mir dann zu weit. Da fühle ich das ist einfach so, so, you know, when your germs are disabling your Wi-Fi connection and ja, vielleicht hat er so cantrips. Schwitzige Finger, dass das Handy den Finger angenommen hat. Und genau, dann kommt dann irgendwann der Punkt, wo ich sage, nee, jetzt geht's mir ums Prinzip, da bin ich dann einfach der gute alte Dumme. Und das Ganze endete dann damit, dass er immer lauter wurde, immer weiter geschrien hat. Und ich dachte dann auch, okay. Und ich habe ihm dann auch angesprochen, so, ja, meinst du? Und meinst du, ja, wie soll das denn jetzt weitergehen? So, weißt du, ich möchte jetzt auch kommunikativ und ähnliches. Ja, aber 5 Minuten schreien und nicht zuhören. Und dann kam dieses typische Umdrehen. Dieses, okay, nicht er, sondern ich bin derjenige, der die Realität ablehnt. Weil ich gesagt habe, okay, das wird mir jetzt langsam zu surreal hier. Und es war dann auch irgendwann ein bisschen befremdlich. So, und dann hat er gesagt, so, und du sagst mir jetzt ganz klar, wie geht das jetzt weiter mit uns? Kriege ich ein Ja oder Nein? Kommen wir irgendwie noch auf einen Nenner? Mhm. Und ich meinte, ja, aber du hast ja ganz klar die Patrone noch und sie ist nicht im Briefkasten. So, jetzt reicht sie aber. Vor allem ist es ja deswegen so, I'm hella pissed off, now tell me what we should do about this. Nee, ist es denn so, I'm hella pissed off, you know, I'm really trying to make this good. Ich versuche hier wirklich nett zu sein, aber du mit deiner Ruhe und, ja. Genau. Und dann kam der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, dann hast du jetzt meine Antwort. Er wollte dann Ja oder Nein. Und dann habe ich gesagt, ja, also Ja oder Nein ist nicht einfach meine Antwort. Und by the way, go fuck yourself. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, wir machen das jetzt so. Ich möchte nicht, dass du nochmal vor meine Wohnung kommst. Ich will nicht, dass du anrufst. Ich habe keinen Bock mehr darauf, sonst rufe ich die Polizei. So, was ich dann schon mal preemptively gemacht habe und bei der Polizei angerufen habe und Hello there, Mr. Officer, I just had contact to a crazy person. Und er meinte dann, ich darf jetzt... And he was just like... Das ist das Reichspolizeiamt. Reichspolizeiamt. Und der gute Herr sagt mir dann, was ich da so machen kann und natürlich Nummern blocken und ähnliches. Und ich hatte schon mal eine Stalkerin. Ich weiß nämlich ungefähr... Boah, das erinnert mich aber auch ehrlich gesagt gerade an eine Geschichte. Ich hatte mal, also das war nicht ganz so krass, aber es war ähnliches Kaliber vom Telefonat her. Soll ich das gleich, willst du noch, bist du... Also ich versuche das jetzt Ganze irgendwie, das Ganze abzuschließen. Ja. Also auf jeden Fall, es ist jetzt nicht super gruselig und ähnliches, aber als kleiner Tipp, wenn ihr eBay-Kleinanzeigen Sachen verkauft, ja, wenn es jetzt nicht unbedingt ein riesiger Drucker ist oder ähnliches, ja, macht die Sache fest, sorgt dafür, dass die Situation so aussieht, ich komme dahin, gebe die Ware, bekomme das Geld und gehe ich nach Hause. Trefft euch nicht bei euch zu Hause. Ich habe hier schon andere Fälle gehabt, wirklich, wo ich hier Leute an der Tür hatte und ich habe die nicht reingelassen, weil ich gedacht habe, nee, geht nicht. Holy shit. Das hat nichts mit eBay-Kleinanzeigen zu tun. Ihr dürft einfach nicht nach Mülheim ziehen. Das ist ich glaube, ihr dürft einfach nicht das Haus verlassen. Ja, so. Genau. Ich habe mal eine Küche verkauft, als wir hier nach Köln gezogen sind. Und das war auch so strange. Ich habe das Ding reingestellt und dann habe ich gemerkt, es kommt, meldet sich keiner. Und dann habe ich die Elektrogeräte und das Holz, also quasi nur die Küche selber einzeln verkauft. Und dann rief jemand an, so, ja, ey, ich kaufe die Küche auf jeden Fall. Ich meine so, ja, ist aber ohne Elektrogerät. Ja, ja, schon verstanden, mit Elektrogerät, wir sind eine halbe Stunde da. So, nee, ohne Elektrogerät. Und dann hat er schon aufgelegt und ich dachte so, what, was ist denn jetzt? Ruf nochmal zurück und meinte so, ey, Jungs, ist es wirklich ohne Elektrogerät? Und so, ja, ja, wir sind unterwegs. Ich meine so, okay, vielleicht hat er es verstanden. Nice. 3 Stunden später, natürlich nicht eine halbe Stunde später, ja, rufen die auf einmal an und meinen so, ja, ey, wir stehen jetzt vor der Tür. Ich meine so, Jungs, noch einmal. Na, ich dachte jetzt, die melden sich einfach nicht mehr. Es ist ohne Elektrogeräte. Wie ohne Elektrogeräte? Wir kommen jetzt hoch und nehmen die Küche mit für den Preis. Ihr bleibt jetzt da unten, Straße runter, ist ein Netto, holt euch was zu essen. Ihr könnt meinetwegen eine Woche stehen bleiben. Ist mir wurscht. Es war so strange, bis ich dann wirklich, und ich habe ja auch meinen Gitarrenunterricht bei eBay-Kleinanzeigen drin, bis ich dann wirklich Wohnung, Name, Anschrift... Ich hol mir jetzt den Gitarrenunterricht mit der E-Gitarre, sofort! So, ich komme jetzt zum Gitarrenunterricht und der ist kostenlos. Ja, genau. Also und wirklich. Und du dann so aus dem Fenster einfach so versöhnungsmäßig so Mac Aesthetics Gutscheine für Partybrüste rausgeworfen, so, hey guys. Genau, da habe ich mir wieder ein paar Stunden, 48 Stunden gekauft, wenn ihr. Genau. Ja, auf jeden Fall, der Fall hat jetzt damit aufgehört, dass ich gedacht habe, okay, ruf mal lieber bei der Polizei an und, man weiß ja nicht, vielleicht gibt es ja irgendwelche Möglichkeiten. Also meine Idee wäre ja, dass wir alle Creamspeak-Fans zusammensammeln zum alle drei treffen und ihr bildet dann eine Menschenkette um mein Haus, ein menschlicher Schutzschild. Ein menschlicher Schutzschild aus Fans, die sich um mein Haus stellen und dafür bekommt ihr einmal die Woche 2 Stunden Unterhaltung. Und getan, was haltet ihr davon? Ja, schreibt uns schön. Auf angebote@creamspeak.tv.de. Unsolicited offers at creamspeak.craigslist.com. Ich nehme auch Initiativbewerbungen für andere gute Fälle. Creamspeak, genau, der anonyme Kundenpodcast für frustrierte eBay-Kleinanzeigenbesitzer. Du wolltest was User. Erzählen, dann erzähle genau, ich meine Stalker-Geschichte. Ich wollte was erzählen, ganz kurz an dieser Stelle nochmal. Wenn ihr auch Fragen zu Zombie-Viren, eBay-Kleinanzeigen oder der richtigen Anwendung von Schuhcreme habt, dann schreibt uns. Und zwar an nicht an Marschus Privatadresse, sondern... Ja, ey, wirklich, ich finde das super lustig. Ob das jetzt stop showing up at Marschus Door, you crazy people. Das ist genau das Gleiche. Das ist, ich zeige euch alle an. Warum schreibt ihr mir immer an meine private GMX-Adresse? Ah, weil glaub, wir alle wissen, wie empfänglich du für sowas bist. Ja, also schreibt uns auf Twitter at realcreamspeak oder an creamspeaktv@gmail.com. Genau. Und genau, und super, und schreibt uns, es wäre super, wenn ihr uns unten noch hinschreibt, ob wir euren Namen oder die Nachricht vielleicht vorlesen wollen. Nicht, dass irgendwie die total persönliche Story kommt und wir lesen die dann vor. I just wanted to tell someone how bad I feel. Ich wollte einfach nur, genau. Ne? Mm. Ja, und ich sag jetzt einfach mal, bis zu einem gewissen Grad, und das wird wahrscheinlich noch was dauern, bis wir den Bescheid haben, wir lesen alles vor und wir antworten auch und schreiben zurück und freuen uns im Allgemeinen, wir sind verzweifelt. Nein, es ist doch wunderbar, es funktioniert doch wunderbar. Es macht mega Spaß. Wir gehen drauf ein, also, es macht uns total viel Spaß. Wir widmen uns allen euren philosophischen Problemen und dröseln das, bemühen uns, das möglichst fachgerecht auseinanderzudröseln und euch zufriedenstellende Antworten zu liefern auf die großen Fragen und auch die kleinen des Universums und allem, was dahinter liegt. Genau, also jetzt kommt da eine... jetzt kommt meine Phone-Story, genau. Und zwar, das ist auch schon, das ist bestimmt zwei Jahre her oder so. Da bin ich irgendwie mal in Köln. Ich war in so einem Café, Suppen-Joint, wie nennt man sowas, so ein Cafeteria, also so Starbucks-artiges halt, ne? Mhm. Irgendwo in der Innenstadt und hab mir da irgendwas geholt und dann stand ich in der Schlange und dann hat mich so ein Typ irgendwie angetippt von der Seite. Keine Ahnung, wie alt war der? 40 oder was weiß ich. Und... Das ist das Alter, wo die meisten Leute verrückt werden. Genau, das glaube ich auch. Da ist so der Threshold. Entweder du wirst jetzt verrückt oder... Genau, entweder hast du es geschafft und du hast diesen Speedbump überwunden. Genau, oder it's only downwards from here. Genau, full on reicht. Nein, ach, eigentlich ganz, ganz nett und ganz normal. Meint so, hey, sorry, dass ich dich so von der Seite anquatsche, aber irgendwie, ne, ich weiß nicht, ich bin Fotograf. Aber möchtest du ein bisschen Crack kaufen? Du möchtest ein bisschen Crack kaufen, genau. Nee, er meinte, hey, ich bin Fotograf und ich finde, du hast irgendwie eine coole Ausstrahlung, wie auch immer. Und, so geht's immer los. So, ja, so, die so, so bait, ne? Hey, ich bin Filmemacher aus Hollywood. Ja, keine Ahnung, ne? Und ich fände ich interessant, vielleicht, keine Ahnung, wollen wir irgendwie Fotos machen? Oder wie auch immer. Union, ne? Bla, bla, genau so machen wir das. Mäusen. Den ganzen großen und kleinen Mäusen. Die sprechen die auf der Straße, vielleicht bei der CDU. Ein ganz frischer, netter neuer Laden. Genau. Hier kommt direkt so Peter Tauber ins Büro zum Vorstellungsgespräch. Wird gefilmt. Ja. Also ich habe auch gehört, dass Peter Tauber an Model Colleges rumlungert. Und, okay, genau. Lassen wir das. Nein, hat mir eine Visitenkarte gegeben. Ich so, ja, ne, fühlt sich geschmeichelt. Ja, alles klar, danke, ne, bla bla. Ja, können wir unverbindlich telefonieren, bla bla, alles klar, alles cool. Ne? Denkst du, ja, warum nicht? Ne? Keine Ahnung, whatever. Bin dann mal irgendwann am Abend dann irgendwie zu Hause da auf die Website gegangen und hab dann halt beim... sukzessive dann beim Durchscrollen gemerkt, dass es doch schon ziemlich in eine Ecke ging, was der halt fotografisch macht. Und es war halt schon so ein bisschen dieses, ne, ich mit meinem zarten, androgynen Knaben aussehen, ja. Also das ging alles ein bisschen in die Richtung homoerotische Knabenbusen-Aficionado-Fotograf. Nein, also jetzt nicht nichts Verwerfliches in dem Sinne, also jetzt nichts mit Kindern oder so, aber halt schon homo, also ne, junge, hübsche Männer und in ja, erotischen Posen inszeniert oder so, jetzt aber auch nicht, nicht wirklich Akt ganz, oder ganz so. Ganz kurz, ne? Ich muss dich kurz unterbrechen. Kennst du eigentlich diese Fotoläden, also wirklich Fotografen mit Ladengeschäften, ja, die immer diese seltsamen Fotos machen von zum Beispiel Schwangeren so, in Schwarz-Weiß? Sexy schwangere Frauen, so, ja, ne? Oder, so Prego, oder so, Prego Hochzeitsbilder. Genau. Boah, ich hab's nie verstanden. Ich hab's auch nie verstanden. Wenn, sowas würde ich einer Frau schenken, wenn ich mit dir Schluss machen will. Das ist echt so. So und das sind dann immer ganz, also die Ästhetik, ja, diese immer so ganz seltsame Posen und dann einfach Schwarz-Weiß-Filter drüber und we're good to go. Yeah, we got ourselves a picture. Das ist echt so. Und, ja, ja, weird stuff. Immer ganz komisch, das zu sehen. So, wie auch immer. Und ich dachte dann auch in dem Moment, also, ne, okay, kann man machen, aber ist jetzt nicht so meine Ecke. Ne? Und dachte mir aber auch, das ist jetzt vielleicht arschig, wenn ich mich nicht mehr bei dem Typen melde, ne? Oh, du bist so süß. Ne? Aber ja, ja, dem so. Ging es vielleicht genauso wie mir. Der hat gedacht, ich warte die ganze Zeit genau, auf den. Genau, ich warte die ganze Zeit auf den Anruf von dem hübschen Boy, wann darf ich ihn endlich mal halt nackt ablichten? Also wie gesagt, ne, wir reden jetzt nicht von Hardcore-Porn-Photography, so, dabei hätte ich wahrscheinlich nicht angerufen, aber halt, ne, so hübsche Jungs. Wie auch so, immer. So, hey ihr, Und fotografieren. Ja, ich wollte sagen, ich mach das eher nicht. Wie, was ist das denn? Da komm ich zu dir nach Hause und dann fotografieren wir dich. Den Pimmel zu deinem Preis. So, und deine Küche nehmen wir auch mit. Schuhcreme ist schon eingepackt. So, nein. Um Gottes Willen. Nein, und ich saß und hier so halt. How I got raped and I also lost my kitchen. Learn to say the no. The Max Röbel Story. Okay. Nein, und hab dann den Typen zurückgerufen und meinte, hey, ja, nochmal irgendwie vielen Dank für das Angebot. Ich habe mir die Sachen angeguckt, die du so machst und, also no offense, ne, aber das ist jetzt nicht so das, wo ich jetzt irgendwie drauf stehe und wo ich Lust hätte, das zu machen. Also danke für das Angebot, aber lieber nein. Und dann fing er irgendwie halt an so mit so, ja, also okay, aber meinst du nicht, dass du vielleicht einfach nur ein bisschen nervös bist und da irgendwie, keine Ahnung, ich meine so, nee, ich bin mir schon relativ sicher, ich verstehe schon, das geht ja schon so in eine gewisse Richtung. Meinst du nicht, dass du ein bisschen nervös bist und möchtest du nicht einfach die Hose mal kurz aufziehen? Ja, so ungefähr, weißt du. Komm, entspann dich doch mal. What are you wearing right now? Zippity-zappity-zippity, darum nimmst du nicht einen kleinen Schluck Cola. Ja, genau. Weißt du, und du hast schon so gemerkt, so, dass er da so ein bisschen verbissen war irgendwie bei der ganzen Geschichte. Ja. Meinst du, ja, also ich finde das ja jetzt ehrlich gesagt ein bisschen komisch, dass du mir jetzt hier irgendwie so ein Geschmäckle und so eine Richtung vorwirfst, bla bla bla, nur weil du vielleicht nicht. Und ich so, okay, weißt du was, wie vielleicht okay, als beenden wir das Telefongespräch an dieser Stelle. Wenn du keine so homoerotischen Fotos von dir machen lässt, ja, bist du definitiv homophob, du genau, Arsch. Genau, so sieht es nämlich aus wie Pick. So, und du hast so gemerkt, je mehr ich in Richtung, alles klar, okay, vielen Dank. Ja, genau, umso mehr du eingibst, umso mehr du freundlich sein möchtest, umso mehr war einfach so, also wirklich, oh, was bildest du jetzt eigentlich ein, das hier, dass du nicht mit mir meine Sexfantasien ausübst? Okay, alles klar. Also das hat er jetzt nicht gesagt, ne, aber ich hab dann halt auch irgendwann aufgeregt. Okay, und jetzt, um zu verstehen, ich habe ja eben schon einen Tweet abgesetzt von wegen, ey, eBay-Kleinanzeigen, Polizei und so. Das, was ich gesagt habe, ist vielleicht nicht so gruselig, ja, wenn man jetzt einfach mal hast du jetzt schon wieder Live-Tweeting gemacht? Ich habe schon Live-Tweets gemacht. Und jetzt stell dir einfach mal vor, der Typ wäre in deiner Wohnung gewesen, wüsste, wie du heißt und hat deine Telefonnummer. So. Und dann denkt man sich, ah shit, okay, ist vielleicht doch irgendwie gruselig. Wenn du weißt, so ein angehender Psycho weiß, wo du wohnst, ne, und hat vor allem dieses kleine Muttermal direkt unten an deinem Innenschenkel schon gesehen. Das hast du gezeigt, oder? Was? Muttermal, das du am Innenschenkel hast, dass du süß leuchtet, wenn das mit Licht drauf ist. Klar. Ah, ja. Ja, auf jeden Fall, ich finde sowas auch immer gruselig, wenn man merkt, der andere geht voll darauf ein und mein Fehler war auch einfach, mit ihm weiterzureden. Ich hätte einfach sagen sollen, okay, das ist ganz klar ein Verrückter, leg einfach auf und das war's. Aber dieses Gift gibt dem Affen Zucker, ne? Und jetzt denkt er sich, okay, jetzt habe ich wenigstens einen gefunden, der zuhört. Apropos Gift gibt dem Affen Zucker. Übrigens, Kinder, so baut man Spannung auf während einer Creamspeak-Aufnahme. Ist einfach so, I almost got murdered today. Creamspeak, prank gone wrong. Ne, das ist dieses, ey Jungs, Polizei gerufen, ich wurde fast umgebracht. Ja, und dann habe ich diese Druckerpatronen. Ja, genau. Und es war so schlimm. Ich wurde mal gestalkt, ansatzweise. Da war ich nice. 18 oder so. Hatte damals ich muss jetzt aufpassen. Ich hatte damals. Soll ich den Beeper wieder parat halten? Eine Bekanntschaft und die fand mich ganz toll und ich fand die auch nett, aber dann war es halt irgendwann vorbei und ich fand es nicht mehr so. Und ich habe die dann in kürzester Zeit sehr oft bei mir in der Gegend gesehen. Also die ist so ganz casual dann an der Wohnung vorbeigerannt und ich war dann einmal kurz draußen, um eine zu rauchen und habe sie halt gesehen zwei, dreimal. Und ich dachte mir, okay, die ist jetzt wahrscheinlich nicht zufällig hier dran vorbeigerannt, dreimal die Woche, sondern die steht vielleicht länger da und wartet, dass ich rauskomme. Und die war auch sehr groß und wie jeder weiß, große Frauen sind sehr gruselig. Frauen sind im Allgemeinen gruselig, ich habe immer noch Angst vor Frauen. Und ja, weil die sind so selbstbewusst und so schön. Oh. Gut gespinnt. Ja, so klingt es wieder niedlich, ja. Und dann hat die halt irgendwann auch angerufen und immer aufgelegt. Und, immer so. Und zwar immer einmal von ihrer Nummer, ja, einmal von ihrer Nummer, dann bin ich. Ich nehme deine Küche mit Elektrogeräten. Ich habe Ich hab deine Druckerpatrone hier. Und dann rief sie immer einmal von ihrer Nummer an und danach immer kamen unbekannte Anrufe. Und es war relativ klar, wer das war. Okay. Und das war super crazy. Aber damals war ich ja 17, 18 und And it was also kind of hard, so you basically jerked off. Es war irgendwann kommt immer der Punkt. Und ich weiß nie, wann dieser Punkt anfängt, wo man sagt, okay, und jetzt wird's creepy. Mhm. No? Ob es die Tatsache war, als ich einmal nachts aufgewacht bin und sie war direkt vor meinem Gesicht und sagte zärtlich, schlaf weiter. ob sie mir irgendwann einen Kuchen gebackt hat mit Hautstückchen von ihr drin. Ich weiß es nicht, wann der Punkt kam, als es auf einmal gruselig wurde. Und dann kommt irgendwann immer der Punkt, wo du denkst, okay, sollst du jetzt vielleicht was machen? Und mit 18 bist du ja auch noch so, hey, du kannst ja so ein Mädchen, kannst du keine Angst vor einem Mädchen haben, streng dich mal ein bisschen an. Den Kuchen isst du jetzt, den Hautkuchen. Jetzt sei mal kein Weichei. Genau, reißt mal zusammen. Ja, und irgendwann hat es dann aufgehört, weil die mit einem guten Freund von mir zusammengekommen ist. Ich dachte mir nur, hey, ich habe ihm auch nichts gesagt, war vielleicht nicht so geil. Also der der Proxy-Therapie, oh Gott. Und ich war so froh, dass es vorbei war und habe ihm dann noch nichts gesagt, wie sie verrückt war. Das Ganze hielt auch nur eine Woche und es ist, glaube ich, wie dieser Fluch, der Fluch ging dann einfach auf ihn über und er hat dann wahrscheinlich das Problem gehabt. Nice. Auf jeden Fall vielen Gruß an die junge Dame von früher, war eine schöne Zeit. Danke für den Hautkuchen, aber hättest du mir richtig gute Stalkerin gewesen, hättest du gewusst, dass ich Glutenintoleranz bin. Was gibt's? Irgendein Hautbestandteil? Epidermis-Intoleranz. auf jeden Fall, ich habe bei Frag Mutti das Rezept für den Haut- und Haarkuchen nicht gefunden. Wäre super, wenn du mir den noch schickst. Lass uns bitte den Hashtag Hautkuchen. Oh Gott, bitte. Ja. Ich sehe schon, das wird wieder Hashtag Hitlers Penis, Hashtag Hautkuchen. Hashtag Schuhwichse auf Hitlers Penis, Hashtag Crazy eBay. Ja. Was haben wir noch? Gibt es noch irgendwas, worüber du reden möchtest? Ich habe noch was, ich habe ein YouTube-Video gesehen gestern. Ja, schön. Sollen wir das machen oder ja, willst du? Erzähl gerne von deiner YouTube-Erfahrung. Also. Oder haben wir das gleiche Video gesehen? Nein, ich habe dir aber davon erzählt. Ich kann mich schon jetzt nicht mehr dran erinnern. Zwar, es handelt sich. Ach doch, ich weiß. Dein Favorite. Und was soll es sich sonst handeln? Es handelt sich natürlich um das Video Extremely Hungover Man Forced to Pick Up His Own Poo. Ein Klassiker. Eigentlich nicht. Groß und klein kennen ihn. Ein Future Classic. Ich glaube auch. Ich glaube, das wird groß rauskommen. So, ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe nämlich gestern vor der Sendung gedacht, komm, such mal Funny News bei Google. Und da kam das. Und der Einblick in die Creamspeak-Redaktion ist einfach 5 Minuten vor Aufzeichnung. Okay, Funny things that happened last week. Dick-related. Und okay. In diesem Video sieht man einen älteren, dicken Mann, der ein bisschen so aussieht wie einer von den Zwergen von der Hobbit. Und der hat einen roten Eimer dabei und muss durch den Vorgarten von der Familie gehen und Stuhl aufklauben. Denn er war am vorigen Abend, war er betrunken dort im Garten und hat den Leuten in den Garten geschissen. So, das ist jetzt erstmal so die Rahmenhandlung. So, und jetzt das große Creamspeak-Zuhörer-Quiz. In welchem Land ist diese Story passiert? Ich nehme Extremely Hungover Man, Man Forced to Pick Up His Own Poop for 1000. Ja, genau. Und dann stehen da ein paar Leute mit den Handyvideos herum und es scheinen extrem nervige Leute zu sein. Also so mäßig, oh my god, he didn't pick up the poo. Oh my god, did you see that, guys? Oh, that is so gross. Und der andere Typ, oh, that's totally going to YouTube. Hey man, that's totally, hey man, smile to the camera while picking up the poop. That's totally, you're gonna be famous today. Und okay, also erstmal so dieses eine, haha, lustig, aber dann denke ich mir wieder, ich fand's mega assi. Nicht von dem Mann, ich würde jemandem in den Garten scheißen, kannst du immer machen. Ja? Das ist das physische Äquivalent zu Go Fuck Yourself. Ist einfach Leuten in den Vorgarten zu scheißen. Aber das muss man auch wieder salonfähig machen. Genau, also wenn der eBay-Mensch die Patrone nicht richtig zurückgebracht hat, einfach mal vorbeischauen, in den Vorgarten scheißen. Und wenn er eine Einliegerwohnung hat, durch den Briefschlitz scheißen. Das ist das Wichtigste. die Leute filmen und lachen ihn auch aus. Und ich dachte so, ja, ey, nee. Ich meine, wenn das jetzt die Bestrafung ist dafür, ich kann ja verstehen, in Vorgarten kacken ist nicht geil. Und der dann einfach so, vielleicht seltsam sein. Be careful who you love at picking up poop in high school. He's one of the biggest dump owners in 2016. Ja, okay. Und sie lachen ihn dann aus und meinen so, der Idiot. Und das Schlimme ist, manchmal sind Sachen vom Sound einfach rausgeschnitten. Und ich denke mir nämlich, das waren dann nämlich die Leute, die das Video gemacht haben und irgendeinen Scheiß gesagt haben, sagen, ja, das können wir jetzt nicht machen, das kommt bestimmt total doof und überheblich. Es kommt aber trotzdem doof und überheblich, was ihr macht. Sie weisen ihn auf alles hin, dann fällt ihm irgendwann nochmal so ein Stück Stuhl aus dem Eimer raus und dann sagen sie, ja, das musst du jetzt aber nochmal aufnehmen. Und der Mann ist einfach total daneben. Can I get a better angle? Can you pick up that poop like more heroically over there? Oder einfach, yeah, okay, yeah, that's right, give me that. Können wir das nochmal ausschütten und das von der anderen Seite drehen? Ja, yeah, genau. Ein bisschen Sonne in der Linse. Ja, yeah, genau. Hier, der Lensflare. Oh, können wir es vielleicht nochmal machen? So, und ja, so, ja, yeah, now you gotta do it all over again. Und der Typ stolpert einfach, er ist auch oben ohne. Irgendwann stolpert er in die eigene Scheiße. Also ihr müsst euch das vielleicht mal angucken, um es zu sehen. Ich fand's mega assi, und zwar nicht von dem Typen, weil der Typ ist höchstwahrscheinlich Alkoholiker oder Schlimmeres. Engländer. Und ja, und ich denke, dass er einfach nur total, der kann sich wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr dran erinnern, was war. Aber er kann die Leute bestimmt anzeigen. Es kommt jetzt vielleicht auch. Irgendwie, jetzt kommt die große Anzeige. So ein ja. Ach Gott. Ich will es mir eigentlich gar nicht angucken. Ich will eigentlich nicht teilnehmen. Nee, ich glaube auch, man darf keinen Klick darauf verschwenden. Deswegen müsst ihr es auch nicht angucken, sondern ich erkläre es euch, wie es war. Genau. Und er schreibt dann auch, hey, this is going to be on the internet. Und er dann so, I don't give a shit about the internet. Go fuck yourself. I'm only into drinking and picking up poop. ja, fand ich irgendwie komisch. Und ich finde es einfach total assi. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ja, also deswegen, wenn euch jemand in den Garten scheißt, dann lasst es ihn wegmachen, aber filmt ihn nicht dabei. Und wenn, dann nur fürs Private, für die eigene Foto- und Filmsammlung, dass das nächste Mal einfach, wenn man hier ein bisschen Bilder und Videos vom Urlaub zeigt, einfach machen, ach ja, ich habe übrigens noch ein Video, wie ein betrunkener, nackter Mann bei mir im Garten Scheiße aufsammelt, wenn jemand interessiert ist. Das ist immer so, wenn die Kinder im Bett sind. Der Creamspeak-Knigge für guten Lebensrat in allen Situationen. Ja. Don't stab little dogs in the face. Nein, also die fünf, die wichtigste Lebensregel ist einfach, wenn euch jemand in den Garten scheißt und ihr ihn unbedingt filmen müsst, stellt das Video nicht auf YouTube hoch. Und das wäre die Message für mich gewesen. Ja. Ich habe eben übrigens noch einen weiteren Leserbrief bekommen, den ich eigentlich super lustig finde. Soll ich ganz kurz mal raushauen? Jetzt gerade, oder was? Ja, eben. Von Simon. Ja. Hallo Creamspeak, hab gerade mit meiner Freundin Schluss gemacht. Erzählt mir mal was Lustiges. Hi. Okay, hi Simon. Erstmal, hi Simon. Ja, ist schon ein sehr fauler Hörerbrief, aber ich bin dabei. Erstmal ja. Zum Schluss machen mit der Freundin. Auf jeden Fall kann ich sagen, ich glaube, du hast einen relativ guten Humor, wie du damit umgehst. Deswegen kann ich schon mal fast sagen, du schaffst das schon. Ich glaube, du brauchst uns nicht. Zweitens, ich weiß nicht, wie alt du bist. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass du so um die 15 bis 35, so zwischen 15, 20, 25 bist und so. Ich kann eins sagen, was ich jedem sage, der Liebeskummer hat oder nicht weiß, was los ist. Und erfreut euch an dem Gefühl. Denn es gibt nichts, was so kreativ macht. It means you still feel things. Nee, das meine ich gar nicht. Es gibt nichts, was so kreativ macht, ja, wie Liebeskummer. Oder emotionalen Kummer erstmal. Wenn es jetzt nicht total schlimm ist und du vermisst so eine bestimmte Druckerpatrone, die deine Lieblingsdruckerpatrone war und die dich an deinen toten Vater erinnert. Aber ich kann wirklich sagen, embrace it, ja, geh auf in dem Gefühl. Erstmal wird es super, dass du selber Schluss gemacht hast. Ich musste erst einmal mit einer Freundin Schluss machen und ich war derjenige, der dabei geweint hat. Ich erinnere mich noch. Ich habe mit einer Freundin Schluss gemacht, war 4-5 Jahre mit der zusammen, habe mich dann in Köln in einem Lokal getroffen und fing dann an und meinte, ja, irgendwie, wir haben uns auseinandergelebt und so, und ich mochte den noch total gern. Und dann habe ich angefangen zu weinen. Ja, glaubst classic, nicht, dude. Ne? Ich bin aber auch so ein Cry-Person. Ich bin auch... Ja. Mir total leid, weil ich mochte sie halt noch total gern und ich wusste, sie mag mich ja halt mehr, als ich sie mag, was dann der Punkt war, wo ich gesagt habe, geht nicht. Und das war crazy. Eine Zeit, da waren sie 19, 20, 21. Aber ich muss jetzt aufpassen, dass ich das richtig sage, nicht, dass ich das jetzt auf ein Lebensjahr lege, wo ich schon mit meiner jetzigen Freundin zusammen bin und die fragt mich dann morgen, hey! als ich einmal mit meiner Mistress Schluss gemacht habe. Ja. Genau, und dann saß ich da und es tat mir total leid und ich war wirklich sehr traurig, aber das war so... sagt man kathartisch? Ja, ne? Oder katharsisch? Kathartisch, würde ich katartisch. Sagen. Kathartisch, genau. Ja. Katatonisch. Es hat sich einfach katatonisch? Katholisch. Katholisch. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall sehr katholisch mit dir Schluss gemacht. das heißt, ich hatte einen kleinen Jungen dabei. Und hatte so ein Messer. Hast du einfach so eine Weihrauchbombe geschmissen und bist einfach abgehauen. Genau. In ihr Gesicht. Ich habe mit Weihwasser ins Gesicht gespritzt. Und leave, you devil! As it turned out, she was a vampire and I didn't have to do anything. Naja, und ich fand es super traurig und sie war dann mehr wütend, deswegen habe ich Angst vor Frauen, weil wenn man Frauen zurückweist, werden sie nicht traurig, sondern wütend, anders als Männer, die werden, how dare you breaking up with me, how dare you, and what are you doing with that little boy? Und ja, auf jeden Fall, Simon, solange du nicht so geweint hast wie ein Schloss und wie ich, ist vielleicht alles in Ordnung, die Sache ist jetzt erstmal vorbei, das Wichtigste ist, dass du jetzt durchhältst. So, und nicht zurückgehen, sondern wirklich sagen, klarer Cut, du siehst es schon mal mit Humor und ich denke, das geht, ist auf jeden Fall wichtig, eigentlich alles mit Humor zu sehen. Wirklich, und ich meine das vollkommen ernst. Wenn deine nächste Freundin dir ihre schreckliche Lebensgeschichte erzählt, einfach mal drüber lachen zusammen. Genau. Gott, ich bin ja, Beziehungstipps von Max. Wolltest du nicht Psychologe werden oder sein? Aber du möchtest gar nicht Leute auf die Bank legen. Ich möchte gar nichts. Ich möchte Marketingpsychologe werden, wo man nicht euch mit Menschen zu tun hat. Um euch Monsanto-Samen zu verkaufen. Wo man das Wissen nicht benutzt, um Menschen zu helfen, sondern um Menschen zu zerstören. Genau. Ja. Nein, ich möchte eigentlich gar nichts damit machen. Ich möchte es nur benutzen, um bei meinem Podcast halbseidene Fachbegriffe mit halb guten Erklärungen rauszuhauen. Das ist der Grund, warum wir noch studieren. Ja. Ansonsten wären wir schon längst arbeitslos. Genau. Oh, das zum Beispiel war gut, das mal gesagt zu haben. Einfach ja. Raus. So. Ja. In Mariendorf hat ein 29-Jähriger, Schlagzeuger Mariendorf, 29-Jähriger wirft Glasflasche nach Kind und trifft Polizisten. Dazu fallen mir zwei Sachen ein. Erstens, deswegen kriegen wir bei Olympia kein Gold, weil unsere Jugend es nämlich nicht mehr schafft, mal eine Glasflasche treffend auf ein Kind zu werfen. Ja? Zweitens, wie blöd kannst du eigentlich sein, wenn du schon ein Kind mit einer Glasflasche bewerfen willst und ein Polizist ist in treffbarer Reichweite, möchtest du da nicht warten oder wenigstens sagen zum Polizisten, hey, dort hinten ist ein Flüchtling. Vielleicht war es auch die Lügenpresse und er wollte tatsächlich den Polizisten treffen. Ja, oder so. Und der Polizist hat gesagt, nee, oder es war einfach ein sächsischer Polizist, so, super, machen Sie weiter. ja, keine Ahnung. Ich finde es eine super verrückte Nachricht. Es ist total verrückt. Da wirft jemand 29, mit 29 bist du noch nicht verrückt, also noch nicht 40. Und du wirfst warum wirfst du eine Glasflasche auf ein Kind und warum triffst du dann einen Polizisten? Wo in deinem Leben? Boah, wenn derjenige vielleicht, zuhört. Vielleicht war das auch die kognitive Dissonanz-Experience, wenn man nachher bei der Gerichtsverhandlung sagen kann, aber das wird doch gar keinen Sinn ergeben. Warum hätte ich das tun sollen? Erklären Sie mir doch mal, warum hätte ich das tun sollen? Erklären Sie mal, warum hätte ich überhaupt eine Flasche werfen sollen? Kommen wir auf den grünen Zweig. Erklären Sie mir doch mal. Ich will ja, aber erklären Sie mal. Ist das jetzt ein Ja oder Nein? Zu der genau, war das jetzt ein Ja oder Nein? Ja. Auf jeden Fall, zurück zu der Geschichte. Also, wo in diesem Leben, ja, dieses 29-Jährigen, ist was schiefgelaufen? Und ich bin mir sicher, es war mehr als eine Sache, dass du einmal die Motivation hast, ein Kind zu bewerfen. Das hört sich für mich an wie so ein Skit aus einer Unterhaltungssendung. So ein Besoffener steht am Flaschenautomaten und wirklich. Ich meine, das ist doch wirklich aus derselben Abteilung wie vor einem Jahr oder wann das war, wo der Typ in Berlin irgendwie Leute in der U-Bahn angepinkelt hat. Also irgendwie noch. Das finde ich aber wieder relativ gut. Also in der Situation hätte ich mich. Ja, okay. Also ich meine, das war unfassbar. Ich meine, also das ist so crazy, ne? Weil das ist so eigentlich unfassbar widerlich. Aber das ist so absurd gleichzeitig. Also, weißt du, das ist einfach so ein. Aber da ist jetzt nicht wirklich, das war jetzt wirklich keine Gefahr für den Leib, ne? Für Leib und Leben bei dem Pinkler. Ich meine, das Schlimmste, was da passiert, ist vielleicht, dass du nicht rechtzeitig nach Hause schaffst, die Hose ist nass und du sitzt dir ein Wolf oder so dann in der Straßenbahn. Oh Gott. Aber ja, abgesehen von den psychischen Narben, die man das vielleicht hinterlässt, aber ja, es ist noch, ja, weiß ich auch nicht. Es ist klar, es ist was anderes als eine Flasche ins Gesicht. Aber eine Flasche werfen, was motiviert dich dazu, ein Kind mit der Flasche zu werfen? Und vielleicht stand der Polizist dahinter. Oder vielleicht hat er wirklich einfach nur quer. Also stell dir einfach vor, du sitzt da und du so. Vielleicht war es auch Schweinchen in der Mitte. Ja? Und sie haben und der Polizist hat einfach nicht fangen können, die wollten einfach das Kind abwerfen zusammen. So. Und na, aber du sitzt dann da und ein kleines Kind und dann sagt, warum trinken sie denn um mittags um 12? Geh mir doch weg, du kleine Sau! Und dann wirft er die Glasflasche und trifft den Polizisten. Und, oh Gott. Es ist so vielleicht, oder vielleicht war es ein Autonomer, es war ein Molotow-Cocktail. Und er ist nicht losgegangen. Und er hat den 1. Mai mit dem 1. Oktober vielleicht war es auch ein Glas Rote Beete, das er nicht aufbekommen hat. Ja, genau. Herr Wachtmeister, helfen Sie. Ja, genau. Und er hat dabei, eine Bewegungslegasthenie und es sollte kein Wurf werden, sondern mehr so ein lockeres, so ein Unterhandschwinger, so schnapp. Und dann genau. Ist es einfach nur, Ja. Stop discriminating against alcoholic Parkinson patients. Ich glaube auch, der Typ hat gar nichts Böses gewollt. Das war einfach ein Glas Rote Beete oder Rotkohl und er wollte das dem Polizisten zuwerfen. Und weißt du was? Und der Staat macht dann wieder daraus, wollte das Kind treffen. Ne? Genau. Ich glaube, so, und so werden, der Staat und die Lügenpresse, so werden arglose, unbescholtene Bürger diffamiert hier in Deutschland. Ja. Das hat System. Und dann ist die Sache, was hatte der überhaupt einen Grund? Ich meine, so Rote Beete essende Leute können nichts Böses haben. Genau. Also an sich. Vor allen Dingen, das war ja gute Rote Beete, das würde ja keinen Sinn machen, die das auf den Boden oder irgendwo hinzuwerfen. Ja, stimmt. Und selbst die Glasflasche, guck mal, so eine Glasflasche ist was wert. Was hat er denn einen Sinn, eine Glasflasche wegzuwerfen? Jetzt denken Sie doch mal nach, Herr Richter. Was hätte ich denn? Und dann so, ja, Entschuldigung, Herr Angeklagter, was machen Sie dort mit der Glasflasche in Ihrer... Verstehen Sie, das hat doch gar keinen Sinn. Wenn ich Sie jetzt mit der Glasflasche verprügeln würde ich ja sofort... Herr Richter, sind Sie... Hallo? komische Leute da draußen. Komische Leute. Amazon bringt jetzt Alexa raus. Das ist eine Röhre, die mit dir redet. Quasi Siri. Dude, das ist doch schon seit Jahren draußen in den USA, oder nicht? Alexa ist der Grund für den US-Wahlkampf. Nein. Ah. Ja. Sollen wir nicht drüber reden über Alexa? Wir können über Alexa reden. Weil ich fand aber die Note, ich wollte mal festhalten, als Memo to self und an alle Hörer. Einfach nicht vor die Tür gehen. Die Leute sind crazy da draußen. Die Leute da draußen sind verrückt. Draußen ist eine seltsame, verrückte Welt. Am besten bleibt man zu Hause. Und das betrifft auch, betrifft sogar das Internet. Ich habe gerade hier Lego-Porn in meiner Facebook-Timeline. Where did I go wrong? Ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man sich in diese... wie heißt es noch? Also man baut sich quasi eine Kapsel, Ohrenstöpsel rein, ins Wasser legen und dann hat man diese Sensory Deprivation Chamber, die man sich baut. Und ich glaube, das ist wirklich the way to go. Ich glaube, das ist das Sicherste. Und einfach und die ganze Zeit Creamspeak in Dauerschleife hören. Ich kann es jedem nur empfehlen. Oder vielleicht werden so Leute zu 29-Jährigen die Polizisten mit Flaschen bewerfen. Ich bin mir noch nicht sicher. Wir müssen den Langzeittest machen und auswerten. Wir lassen mal einfach alle Verrückten da draußen rumlaufen, geben den Flaschen in die Hand und dann gucken wir, wie die Rate der Toten sich verändert nach einem Jahr. Das ist auf jeden Fall. Wir sollten vielleicht den Oettinger Weg gehen. Oettinger Way of Life. Wir stellen 25 Betrunkene mit Glasflaschen und Kinder in einen Raum und dann gucken wir einfach mal nach einem Jahr, wie viele noch leben. Ich glaube auch. Oettinger macht das Leben so leicht. So. Tja. Wollen wir Alexa besprechen? Als ich Alexa gehört habe, musste ich sofort an den Film Her denken. Kennst du den? Nein. Echt nicht? Ich glaube nicht. Es geht um einen Single-Dude in der Zukunft und der bekommt ein Betriebssystem und dieses Betriebssystem ist sehr schlau und sehr sexy. Es ist Scarlett Johansons Stimme. Und er verliebt sich in sie und sie in ihn und mehr verrate ich nicht. Ich fand es einen sehr, sehr schönen Film. War das aber jetzt nicht dieser Cyborg-Film, der jetzt letztes Jahr... Nee, kein Cyborg-Film. Es ist wirklich nur eine KI. Nur AI, okay, alles klar. Genau. So, und das mit Alexa hat mich sehr daran erinnert und da diese Alexa-Tonne auch so ein bisschen aus wie so eine Flashlight, also so eine Taschenmuschi, dachte ich sofort, also irgendwann wird es ganz bestimmt das Upgrade geben, dieses Alexa ab 18 Upgrade, das dann einfach unten... So wo dann, weißt du, wenn die Kinder am Schlafen sind, dann kommt Vater nochmal raus und packt das extra Plug auf die Alexa drauf. Oder einfach die Frau kommt nach Hause und sieht ihren Mann auf der Couch mit Alexa, die hat im Schoß, nicht das, wonach es aussieht? Und nächstes Mal Licht aus, Alexa! Am Frühstückstisch irgendwie so, Alexa, wie wird das Wetter heute? Sensual. Das ist... Wir haben auch wieder alles. Wir haben wieder alles drin, ne? Alles spooky, dabei. Spooky, scary, sexy. Sexy ist ja auch immer ein bisschen scary. Oder so, sexy ist nur dann gut, wenn es auch scary ist. Super scary. Wir haben auch noch nicht über Horrorclowns geredet. Horrorclowns, finde ich, also ich glaube, das können wir innerhalb von 5 Sekunden abhandeln. Ich glaube, es gibt in Deutschland nur 3 Horrorclowns und die Medien tun so, als wären es mindestens 5 oder 10. 1. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich genauso. Horrorclowns sind der Trend. Das ist einfach the 2016-Thing. Das ist quasi das Harley Quinn-Kostüm der Gewaltverbrechen. Ich glaube, es ist wirklich so. Es gibt vielleicht gab es 3-4 Leute, die reisen vielleicht auch in einem Bus rum und machen das von Stadt zu Stadt. Genau. Das ist eigentlich wie so organisierte Hooligans, die gehen immer zum Horrorclown. Children Beat Up. Einfach Clown Brawl vor Fußballstadien. Einfach 50 gegen 50 Clowns, die sich. So der eine mit einer Torte ins Gesicht, der andere hat so eine Wassersprühblume und dann kommt am Ende noch der die Kavallerie kommt und dann kommt da so ein kleines Auto und 15 weitere Clowns springen raus. Das ist ja geil. Oh. Und man hört von außen so quiek, quiek, quiek, nur squeaky shoes. Und deswegen, und in Deutschland wird das dann deswegen verboten, weil die Nachbarn sich beschwert haben über die nicht über. So. Schön. Okay. Gut, sind wir das leer für heute? Oh, ich bin jetzt gerade so richtig in. Ich merke schon, du bist richtig in. Ja. Wenn man die Polizei angerufen hat und angeschrien wurde, ist man so richtig. Mann. Ja. So. Du kannst ja mit dem Wachtmeister noch eine Runde telefonieren. Vielleicht hat der noch ein paar Tipps, wie man Porto sparen kann. Vielleicht nehme ich mit dem den nächsten Podcast auf. Vielleicht nehme ich es einfach oder auf. Oder so. Ja. Und vielleicht hat er Insight für die Clowns. Oder der Typ Clown. Ich hätte nachfragen sollen, was ist mit dem 29-Jährigen? Also, ach übrigens, wie sieht es eigentlich mit den Horrorclowns aus? Nein, also, ja, okay, danke, dass Sie mir geholfen haben. Ach so, noch eine ganz andere Sache. Ja, genau. Hier, der 29-Jährige, der die Glasflasche geworfen hat. Jetzt erzählen Sie doch mal, Sie wissen ja doch bestimmt mehr. Genau, Sie kennen den Kollegen doch bestimmt. Genau. Ja. Erinnerst du dich noch, letztes Jahr war das, glaube ich, oder vorletztes Jahr, an The Fappening? Wo der eine Hacker die ganzen Nacktbilder von Celebrity Jennifer Nudes. Lawrence geklaut hat. Der hat jetzt 18 Monate Gefängnis bekommen. Ne? Ah, siehst du mal. Hm. So, und ich weiß nicht, ob das verhältnismäßig ist. Bei aller Liebe und bei allem Respekt. Ich finde es eine absolute Sauerei und natürlich geht das nicht. Ja? Ich meine, Jennifer Lawrence hat halt Bilder von ihrem Arschloch an ihren Freund geschickt, ja. Und das gehört halt ihr und ihrem Freund. Ja. Und der Typ hat es dann halt gehackt und hat ja wohl auch Geld dafür bekommen. Aber ich finde 18 Monate, keine Ahnung. In welche Richtung? Vielleicht bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, was ich daraus viel oder wenig? Ich glaube, ich finde es zu viel. Okay. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich weiß nicht, ob ich so denke. Ich habe mich nicht genug damit emotional auseinandergesetzt. Es ist okay. I ain't judging you, weil ich habe mich damit auch nicht auseinandergesetzt. Ja. Also natürlich mit den Bildern, die habe ich mir natürlich alle angeguckt. Ich habe wirklich ein paar der Bilder gesehen. Ich habe auch ein paar gesehen, aber ich muss sagen, es ist Es hat mich aber in keinster Weise irgendwie angemacht. Nee. So. Und zwar aus folgendem Grund: Ich glaube, das, was dort anmacht, ist nicht das nackte Frauensehen. Das Einzige, was ich irgendwie angenehm fand oder nicht angenehm fand, ich so, ja, die sieht halt aus wie ein normaler Mensch, auch wenn sie ein Star ist. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich gemerkt habe, sie ist da verletzlich in einem Zustand. Es ist vor allen Dingen dieses Ding, als würdest du bei anderen, was ja auch literally genau das ist, was man macht, du guckst bei anderen Leuten bei ihrem privaten Sexchat sozusagen zu. Ja. Und erstens ist es voyeuristisch und dadurch fühlt man sich schmutzig, zu Recht. Und das Zweite ist, dass es einfach nicht heiß ist, es sei denn, du bist ganz komisch drauf, weil Das ist nicht für dich bestimmt, weißt du, die Intention. Wenn du jetzt der bestimmte Adressat, Empfänger bist irgendwie von dem Bild, dann ist es vielleicht wieder hot, weil du sagst, jemand zieht sich da aus. Und ich persönlich stehe auf sowas nicht, das ist jetzt nur mein Ding. Ich stehe auch nicht darauf, beim Sex erwischt zu werden, weil es für mich ist dann eher, dann wird man gestört und muss aufhören. Also, wie auch immer, also, ne, aber das ist halt, wenn es... ja, wie auch immer, erzähl mir deine scheiß Sex. Ja, bevor du jetzt wieder mit Schuhcreme anfängst. Ja. Genau, wenn die einzige Möglichkeit, wo das wirklich irgendwie vielleicht, spicy, spitter, spatter Erotik irgendwie hervorrufen könnte, also wenn du halt auch gemeint bist, weil sonst ist es ja, literally... Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Nämlich, was dann für manche Leute sexuell erregend ist, hatte für mich noch nicht mal eine sexuelle Note. Nee. Ich habe einfach eine nackte Frau gesehen. Das ist irgendwie so wie im Biobuch, so ein bisschen so. Genau, ungefähr das hat es für mich. Und ich denke mir, okay, ja, die sieht halt aus wie andere Leute auch. Und sie wusste ja auch nicht, wie sie sich da in Szene setzt. Das heißt, es war wirklich in einem Zustand der Verletzlichkeit. Und ich habe einfach nicht weitergeguckt. Also ich habe dann auch nur gesagt, okay, schau es dir an. Ja. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, sorry, ne? Ich fühl mich nicht schlecht dafür, dass ich gesagt habe, ich guck's mir, also für den Gedanken, ich möchte mir das jetzt angucken. Ich fühle mich aber schlecht dafür, dass ich es mir dann angeguckt habe, den Unterschied. Ja. Verstehst du? So. War bei mir so ähnlich. Also ich meine, ich habe jetzt danach nicht 12 Stunden lang irgendwie geheult oder so, aber ich habe mir 2-3 Bilder angeguckt und dachte so, okay, alles klar, das war's, danke und jetzt nicht mehr. So, genau. Weißt du? So, und genau, es ist erstmal das nicht ist ja auch, es ist ja auch eine, es ist ja auch eine, da war ja auch ein Novelty-Faktor dabei, also für mich zumindest, ne, zu sagen so, leaked Celebrity oder hacked Celebrity-Fotos und alle war total der riesen Craze drum, dann sagst du, ja, okay, ich guck mal rein und dann, so, von wegen, bild dir eine eigene Meinung so ein bisschen, ne. Ja, leider sehr, sehr, sehr nah dran an dem Ganzen, ne, es ist ja, es war ja auch so ein bisschen wie die Titelstory, Jennifer Lawrence, 25 Jahre alt, arbeitet als Schauspielerin. Wobei ich dazu auch sagen muss, ich habe mir die Dickpics von Anthony Weiner auch nicht angeguckt. Also der Geschlechterbias ist schon da. Genau. Ja, okay, das stimmt schon. Aber fuck, hätte ich mir aber gleich angeguckt. Auch aus Interesse. Okay, Hausaufgabe für nächste Woche. Anthony Weiner Dickpics googeln. Oh, ich hab das Orlando Bloom Dickpic gesehen. Da fährt er auf einem Floß und zeigt und ist halt komplett nackt. Und? Hat er einen hübschen Schwanz? Ich kann mich kaum daran erinnern, die sehen doch alle gleich aus. Ne, ich glaub, ja, relativ. Also es gibt wirklich sehr hässliche Penisse. Ich fände es auch schade. Also im Orlando würde ich es, glaube ich, gönnen. Ich war früher im Fußballverein und recht lange im Fitnessstudio und da sieht man einige Penisse. Und ich habe außerdem eine Zeit lang war ich Prostituierter und man sieht da wirklich einige Penisse. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt schon sehr hässliche Penisse. Das stimmt. Das muss man sich auch mal eingestehen als Mann. So. Denn was es da zum Teil gibt, ja, das passt auf keine Kuhhaut. Wirklich. Also, ich kann da Stunden drüber reden. Einfach nur so. Nee, vielleicht sollten wir Creamspeak große Penisfolge irgendwann nochmal in Angriff nehmen. Ist nicht jede Creamspeak-Folge eine große Penisfolge. Das hört sich wieder so an, Creamspeak, die große Penisfolge. So, als müssten wir noch die kleine Penisfolge. Ja, genau. Das ist schön. No discrimination. Creamspeak, die durchschnittliche Penisfolge. Ja, ihr müsst euch hier nicht schämen. Ihr seid so überdurchschnittliche Penisfolge. Und das ist vollkommen, genau. Vollkommen normal. Über dem Durchschnitt. Ihr seid alle, wir sind alle überdurchschnittlich. Ja, aber dazu zurück, ich glaube, ich finde es zu viel. Das Ganze war dann, also es war, glaube ich, kein Apple-Verschulden, sondern die haben einfach zu schwache Passwörter genommen. Und naja, ich finde es irgendwie schade. Und das Beste wäre natürlich gewesen, hätte man gesagt, ich gucke es mir gar nicht an. Und er hat null Treffer auf der Website, aber sind wir mal ganz ehrlich, Leute sind nicht so. Punkt aus. Und das ist ja auch dieses Ganze, was diesem ganzen Schimpfwort hier, wie heißt es noch, Gutmenschen innewohnt, ja, ist ja eigentlich nicht dieses Ding, du machst etwas Gutes und ich bin etwas Schlechtes. Die eigentliche Kritik, das redet man sich ja immer ganz gerne ein, so, oh, der hat mich Gutmensch genannt, das finde ich gut. Die eigentliche Kritik am Gutmensch ist, du weißt, dass du Vorurteile hast, aber du tust so, als würdest du sie nicht sehen. So, ne? Dabei muss der Gutmensch ja eigentlich was ganz anderes sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, ich habe auch letztens eBay Kleinanzeigen wieder hier, es waren zwei Araber, haben bei mir was gekauft und die waren einfach unheimlich unsympathisch. Das hatte nichts damit zu tun, dass sie Araber waren, die waren unsympathisch. Mhm. Aber ja, man geht zuerst mal mit einem Vorurteil daran und das ist, okay. So, ja, und der von, ja, Schlechtmenschen als Gutmensch beschimpfte Typ sagt halt, nee, ich habe gar keine Vorurteile, ich sehe keine Rasse, ich sehe keine, nee, darum geht's nicht. Es geht darum, ja, okay, ich habe diese Vorurteile, aber in meiner Art, mit anderen Menschen umzugehen, kommen mir diese Vorurteile nicht in die Quere. Ich werde diese Vorurteile quasi überwinden. Und das ist quasi der positive Begriff Gutmensch. Heißt nämlich, ich habe Vorurteile, ich bin genauso Mensch wie jeder andere. Ja, wenn ich nachts durch die Straßen, ganz kurz, lass mich ausführen. Wenn ich nachts durch die Straßen gehe und ich sehe, jetzt meinetwegen hier in Köln-Mühlheim, drei Araber mir gegenüberkommen, dann denke ich zuerst, okay. Und dann denke ich mir, ey, aber jetzt mal ganz ehrlich, ja, du weißt es nicht. Und während die dann zu dritt auf mir sitzen, mich hauen und mein Handy klauen, kann ich sagen, hey, das hätten auch genauso Deutsche machen können. Ja, genau. Also darum geht's einfach. Klar hat jeder hat dieses kleine bisschen Vorurteil, jeder hat sogar dieses kleine bisschen Rassismus und ähnliches dabei. Der Unterschied ist einfach nur, ich kann damit ehrlich umgehen und ich kann das überwinden. Ich kann als Gutmensch, wenn ich diesen Begriff positiv benutze, ich kann es überwinden, dass ich diese Vorurteile habe. Und nein, meine Art, mit anderen Menschen umzugehen, ja, wird nicht davon beeinflusst, dass ich denke, okay, der ist jetzt Nigerianer und deswegen denke ich das. Genau, es ist ja auch vor allem nicht so, dass du den Vorurteilen oder Stereotypen, es geht ja nicht mal um Vorurteile, ja okay, doch, da muss man vielleicht gucken, ne, was ist ein Stereotyp, was ist ein Vorurteil und so, das sind alles irgendwie Themen, die da mit irgendwie ins Spiel kommen, aber du bist dem nicht ausgeliefert, weißt du, du hast nicht, du bist den komischen Hints und Notions, die vielleicht manchmal von so ganz bottom-up aus dem Bauchgefühl kommen, so, jetzt ist es aber gerade ein bisschen gruselig, ne, und die gucken gruselig und sie haben lange Bärte oder was weiß ich, ne. Du bist nämlich ausgeliefert, so kannst du respektvoll mit jedem umgehen und im Bestfall wird dein Vorurteil ein Stück weit entkräftigt, weil, stellt sich heraus, ne, it's the nicest dude ever, zum Beispiel. Genau, oder im schlimmsten Fall dein Vorurteil. Du baust neue Vorurteile auf, weil du mit komischen Reichsbürgern dich unterhältst und denkst so, oh. Nö, es gibt... wie gesagt, ne, es gibt genug Arschlöcher aller Couleur da draußen, ja? Ja. Aber okay, so ein Vorteil kann bekräftigt werden und nicht. Man kann damit kokettieren, man kann damit spielen, aber man lässt sich ja als Gutmensch, und ich sage es jetzt einfach mal so, weil jeder ja irgendwie als das, was irgendwann mal ein Gutmensch war in der Bezeichnung, ja, und nicht so eine Beleidigung, ja? Make Gutmensch also great again. Ein Gutmensch gilt ja eigentlich nur als der klassische Hypocrite, ja? Das bigotte Wesen, das sagt, ja, nee, also ich habe ja gar keine Vorurteile dagegen. Ja. Nee, also ich bin ja vollkommen frei. Das ist keiner, ja? So, ganz ja, ehrlich, selbst Jesus hat sich gedacht, boah, die Römer hier wieder, ne? So, und es ist einfach so. Aber Jesus hat halt die andere Wange auch hingehalten und wurde dann gekreuzigt. Dann seht ihr mal, wie das endet. Ja, genau. So let's just keep killing each other. Ja, und darum geht es. Und ich kann es, und ich kann tatsächlich das, was die Liberalen so feiern, nämlich dieses Bigotte, nö, wir sehen ja, oh, gut, ne, wir sehen das ja gar nicht. Ja, ich kann es vollkommen verstehen, weil ich mir immer denke, Bullshit. natürlich, wenn du nachts durch Mülheim gehst, ja, und du siehst eine ethnische Gruppe auf dich zuspazieren. Mariachi-Bands, ey, los geht's. Oh, shit. Genau, und du denkst dir jetzt, als ich 12 war, ja, wurde ich von einer Mariachi-Band verprügelt. Und denkst, jetzt sind alle Mariachi-Bands so, ja. Dann kann ich sagen, ja, und ich kann es nachvollziehen, ja. Aber du, als wirklich Liberaler, als der, der irgendwann mal dafür stand, ja, oder der dafür steht, wofür diese liberale Bewegung steht, ja, sagst dir, okay, aber die Wahrscheinlichkeit erstmal, dass diese Mariachi-Band genauso schlimm sind, ist nicht sonderlich hoch. Und zweitens, ich lasse mir dadurch mein Zusammenleben nicht kaputt machen. Ich glaube trotzdem noch daran, dass der nächste Mensch, der mir gegenüberkommt, ein netter Kerl ist. Aus dem gleichen Grund, warum ich dem einen Typen die Druckerpatrone mitgegeben hat, weil ich gerne mit einer kindlichen Naivität und dem Glauben an das Gute ins Leben, in die Welt, jeden Tag aufs Neue hinausgehe, weil ich nämlich besser damit leben kann, als mit der Tatsache, okay, ich traue nicht jedem, dafür werde ich auch nicht so oft verarscht. Das tut mir mehr weh, ja, als die Tatsache, okay, ich traue erstmal jedem, vielleicht werde ich auch verarscht, aber mir geht's damit einfach besser. Bin ich ganz deiner Meinung, und wenn alles schief läuft, kannst du immer noch go fuck yourself hinterher schreiben. Ja, genau. So. Oder, ja. Leute dazu zwingen, Scheiß aus deinem Garten aufzuheben. Das ist auch mal, würde ich sagen, eigentlich ein schöner thematischer Abschluss. Also, wenn ihr an Halloween feiern geht oder feiern wart. Genau, steigt einfach in jeden Truck so, ein, wo Candy draufsteht. Steigt in jeden Truck rein, haltet dem Horrorclown einfach die andere Wange auch hin und fragt einfach nach, oh, ist das eine Stielkettensäge? Ja, sehr gutes Modell, hatte ich auch mal am Start. Ja. So. Hey, gute Entscheidung, toll. Ey, freut mich echt für dich. Und dann hey, ich finde das klasse, wie du das mit dem Bauch machst. Weißt du, du schneidest wirklich so, dass die Wirbelsäule so schnell vorbei ist. Und weißt du was? Ich merke gar nichts davon. Du bist genau. Ja, so. Fantastisch. So, wir wünschen euch eine schöne Woche. Wie immer gilt, wir freuen uns, und das meine ich jetzt ganz ernst, wir freuen uns über jedes Like, jeden Fave, wir freuen uns über jeden neuen Fan, über jeden neuen Abonnenten. Das bewegt uns dazu, weiterzumachen. Wir und vor allem, das ist alles Bullshit, nur die iTunes-Rezensionen bewegen uns weiterzumachen. Genau. Geht auf iTunes. Make Cream Speak great for the first time ever in history. Du, Cream Speak ist schon great. Weißt du das? Cream Speak ist schon great. Wir müssen nicht Creamspeak. Also, it's the Creamspeak on the inside that counts. Okay. Wir freuen uns über jeden, der uns folgt, der uns hört. Gehabt euch wohl. Habt eine wunderschöne Woche. Habt schönes Halloween, wenn Horrorclowns kommen. Einfach Zeit, mal einen Arm nehmen. Raumzeit-Kontinuums, inkontinente Grüße. Raumzeit-Kontinuum. Inkontinuum. Inkontinentinuum. Genau. Hatten wir das nicht sogar schon mal? Ich glaube, ich habe den Gag schon mal gebracht. Egal. Ah, endlich. Okay, gut. Dann sollten wir jetzt ja gleich endlich mal raus sein, wa? Ach, so, okay. Hier, noch so. 2 Stockwerke. So, Hangar, okay. Tür auf, erstmal. Oh, fuck, du Scheiße. Das sind Hunderte. Fuck. Okay, pass auf. 20, das Raumschiff, guck mal hier, da hinten sehen wir unser Schiff schon. Wenn wir es schaffen, uns jetzt einfach wirklich leise, ja, genau. Wenn wir wirklich leise einfach direkt dahin. Pass auf, das ist Schwachsinn, das dauert viel zu lange. Wir müssen da eher so dip, einfach durch. So, die einzige Möglichkeit ist jetzt einfach dahin zu rennen und so. Aber nein, das ist völliger Blödsinn, verstehst du? Wir müssen jetzt einfach so richtig schnell durch. Und es war nicht so dip, sondern so, weißt du, so richtig flott. Wenn wir jetzt einfach, das wird ja wohl reichen, wenn wir jetzt. Das ist ja völliger Schwachsinn. Also wenn wir jetzt wirklich, also dann müssen wir auch richtig. Weißt du, wie oft ich schon mit durchgerannt bin? Also ohne Spaß. Total auf.